hörtet auf. So hörtet aber nicht eigentlich auf, oder? Das ist, wenn die Hip-Hopper dann so aus so einem langen Track 13 Kleine machen. Die müssen dann los, so. Weißt du, so. Dann blub, so ändern. Das ist nicht schön. Wenn ich so aufhören würde, mitten im... mitten im Satz hätte das werden sollen jetzt. Aber ich habe ja mitten im aufgehört. Also mitten im Satz. Wie jetzt gesagt, im Satz, dann wäre der Punkt. Mal vorspielen. Nee, das war so musikalisch schon richtig. Jetzt wäre wieder die Eins gekommen. Also mir war Satz, das irgendwie sehr abgerissen. Aber du hättest dann sehr abrupt nach dem Satz aufhören müssen. Icke. Ja, so. Mitten im Satz. So, Schluss. Mitten im Satz. Naja, ja, das klingt, ja, also, das klingt nur ein bisschen blöder. Aber du kennst es doch, wenn man so hinten an einem Wort was so den Hall absch... Also so den letzten, so das, was man so eigentlich nicht hört. Kannst du das live machen? Nee. Wie? Ja, siehst du. Warte mal. Du könntest jetzt was sagen und so genau in dem Moment, wo das Wort zu Ende ist, machen wir das Mikrofon zu. Mit dem Satz. Ha! Hat nicht funktioniert. Ha! Nicht funktioniert. So, Rebiata. Oh. Oh, jetzt fängt er wieder an, Russisch zu quatschen. Wird wohl heute wieder eine Katholikensendung? Ja, genau. Ihr Theologen unter den Hörern. Jetzt stellt euch mal nicht so an, ey. Denkst du, mir ist letzte Woche in 3 Stunden gelungen, einen theologisch halbwegs, hätte ja ein Studienabbrecher sein können, irgendeinen halbwegs einen Theologen, der quasi Eucharistie aussprechen kann, zu finden? Nicht. 3 Stunden lang. 3 Stunden lang. Kann man eigentlich irgendwie in Bayern Fritz hören? Ja, über Satellit kannst du das praktisch so machst, fast wie überall hören. Anhören, naja, aber die Bayern sind jetzt ohne Theologen. Die sitzen da, die sitzen, kickt ja Oktoberfest an. Naja, okay. Ja. Naja, so. Naja, gut. Ich meine, okay, der heidnische Osten ist überhaupt ja nichts zu holen. Insofern hast du dann schon recht, könnte man ein bisschen auf Bayern hoffen. Aber hier die Ostler, irgendwie alle FDJler und die anderen Zugezogene, die nicht zum Bund wollen. Aber das gültet nicht mehr. Jetzt muss man auch in Berlin zum Bund, oder? Ja? Ja, sag mal, du warst ja weder Bund noch Fahne, oder? Genau, ich war ja nicht. Du warst ja nicht. Na, fein raus. Fein raus. Hast du da fein eingerichtet. Hast du ja wieder total Schnaffte gemacht. So. Die Politik, wo ist denn hier mein... Wo ist denn hier mein was ist mit der Politik? Ich habe die Weltpolitik zunutze gemacht. Du hast dir die Weltpolitik zunutze gemacht. So egoistischen Ziele. Ja, echt. Wirklich. Die arme Mauer fällt um und ächzt und jammert dabei. Und du feierst Triumphe, weil du nicht zum... Wie alt warst du denn da? Hättest du denn zur Armee musst? Na klar. Ach, super. Na da. Ich war genau im besten DDR-Armee-Alter. Oh, und dann warst du nicht bei der Armee? Nö. Oh, da hast du was versäumt. Dit war Schau. Aber Schau ist auch nicht schlecht, oder? Dit war Schau. Urstschau wahrscheinlich. Dit war so ja Urstschau, war teilweise so, ja. Armee. Ach Mensch, jetzt zeig hier meine schöne Musik an die dabei. Soldaten sind vorbei marschiert. Dann würde ich dir die, soll ich dir die mal kopieren, dass du dir die mal schön zu Hause ein bisschen anhören kannst? Aha. Kollege. Klingelton? Kannst du dir auf meiner Seite als Klingelton runterladen? Stimmt, muss man eigentlich machen, wenn man... Wie viele Leute denn so eine U-Bahn zusammenzieht? Wie muss man denn so einen Sound kodieren, dass man den als Klingelton runterladen kann? Weißt du ohne, wie das technisch funktioniert, oder? Kann bei mir mittlerweile... Sind nur die Jamba-Killer. Achso, auf normale Telefon, ja. Klingt aber ein schön, also... Ja. Ach, meinst du, ich sollte mal... Eigentlich so wie diese Blech-Lautsprecher, die überall so draußen an den Laternen hingen. Ja, ja, ja, ja. Das ist schon so eine ähnliche Akustik. Achso. Meinst du, ich sollte auf meiner Seite mal mehr Klingeltöne machen? Wäre vielleicht auch nicht schlecht, oder? Oh, Johnny hat ja neulich die Jamba-Betrüger, das hast du auch mitgekriegt, war die Jamba-Betrügerei geißelt. So, naja, bei mir wäre dann aber auch gleich, hätte man gleich ein 10-Jahres-Abo und wäre ruckzuck 999 Euro los, hätte aber fett gespart dabei. Wenn man sich auf meiner Seite klingelt, hör doch. Nee, da kann man sich nur ganz lange Sachen runterladen. Naja, ist mir jetzt auch egal, runterladen. Und dann, und schon ruft jetzt hier überhaupt ja keiner an, weil, nur weil, ich ja, ja. Das ist, ach, ist das deprimierend. Ein Anrufer. Oh, ist das traurig. Um Gottes Willen. Ich geh, glaube ich, nach Hause. So, Kinder, tschüssi. Schaui. Tschüss. Tschö mit Ö. Tschüssikowski. Sag mal, soll ich hier wieder irgendwas, das ist das schrecklich wahr? Soll ich jetzt hier was debiles verzwirbeln? Du musst mir mal den Anruferdings da aufmachen. Ach, wie macht man das? Da muss ich mich ausloggen. Ach so, warum denn? Damit du dich einloggen kannst. Nee, kann ich ja nicht. Ich kann mich nicht einloggen, weil ich keinen Namen habe. Ach Ach so, na, dann ist jetzt vorbei. Ja, oh Gott, aber oh Gott. Ausloggen, kick mal, jetzt atmet ein. Der total, der Computer. Ah. Ach, kick mal hier an, jetzt hier drei schäbige Mitleidsanrufer, wahrscheinlich Sozialarbeiter, die extra von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg angestellt sind, nachts immer Radio zu hören, und wenn ihnen einen Anrufer braucht, dann rufen die an, damit der Moderator nicht so deprimiert ist. Punk? Ich kann nur Punk am Anfang spielen. Punk sei Dank. Aber auch gleich live, also nicht hier so eine Studioversion, so richtig so. Live meinst du? Aber live klingt diese ganze Punk-Scheiße immer so scheiße, weil also die Early-Punk-Scheiße klingt ja irgendwie... Ja, ich meine, die klingt ja Studio schon scheiße, aber live klingt ja nochmal total scheiße. Jetzt kriegst du dir hier schön meine CDs an. Die sind toll, wa? Ja, wenn du dich nicht mit den Hörern unterhalten willst. Ach so. Na, kennst du die? Die ist drauf. Das ist eine prima CD, die muss ich dir mal vorspielen. Da sind nur, ich glaube, zwei Tracks drauf. Earth 2 heißen die. Und die spielen total langsam, ganz langsam Gitarre. Das ist lässig. Das spielt jetzt mal vor. So, und der Hörer kann mir gestohlen bleiben. Jetzt ruft schon wieder Jakina mir an. Wir unterhalten uns hier interessant über Musik. Was? Ja, die hören jetzt zu. Aber meinst du, die haben zuhört? Du rufst doch nicht an, wenn du da irgendwie gerade Musik irgendwie. Ach so. Also, ja, aber ich meine, aber sonst rufen die ja auch alle an. Aber wenn die dann alle anrufen, meinst du, dass dann praktisch keiner zuhört? Dass dann nur anrufen und keiner dazu? Boah! Jetzt rufen drei an, die hören nicht zu. Sag mal, Kinder, jetzt rufen vier an und hören nicht zu. Ach, vier ist unheimlich der Ehrgeiz, dass ich jetzt hier irgendwie in die Luft springen würde und sagen würde, spitz. Wobei, sind vielleicht Theologen dabei? Wahrscheinlich nicht, oder? Da sind doch keine. 1 Mose 37, 11 und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Wer da mithalten kann? Wer da mithalten kann? Hä? Galiläa, was ist Galiläa 5,21? Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus. So sieht es aus, Kinder. So, jetzt ruft er mal hier ein bisschen an. Mensch, Meier. Ach so, na, rufen wir an. Aber soll mal Theologen anrufen. Ach, 1 Petrus 2,1. So, legt nun alle Bosheit ab und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Wir fangen jetzt nämlich mit der Sendung an. Alles klar? Naja, das ist ja schon mal ganz schön. So, und jetzt, ich hab ja überlegt, es gibt ja verschiedene, man hätte ja jetzt quasi Fischer. Boah, Fischer. Ich bin ja so enttäuscht von unserem Bundesaußenminister, bin ich enttäuscht. Hätte man ja eine schöne Sendung machen können. Wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre jetzt natürlich auch, sagen wir mal, boah, die Sozialdemokraten rufen zum bewaffneten Aufstand auf. 1. Mai, Bürger, lasst das Glotzen sein, holt das Gewehr aus dem Schrank und reiht euch ein. Darüber hätte man Kapitalismus. Keiner braucht dich, Kapitalismus reimt sich jetzt nicht. Kapitalismus, das ist die Gesellschaftsordnung, wo jeder mit muss, aber wir wollen nicht mehr. Hätte man jetzt so Müntefering, schön ein bisschen SPD-mlich hier auch eine prima Sendung machen können. Jetzt ruft schon wieder keiner mehr an. Ich bin ja schon, ich schwimme total auf der Zeitgeistwelle. Bin ganz oben. Surfe quasi. Riesen Killerwellen, Killerwale. Habe total aktuelle Themen und bumm. Der feine Hörer denkt, ach, das ist ja so interessant, da hör ich mal zu, da muss ich gar nicht anrufen. Wobei jetzt mal anrufen. Ja, jetzt nicht mal nicht anrufen, sondern, Mann, Kinder, jetzt soll man eher mal hier Theologen. Ist doch theologisch irgendwie. Jemand, der irgendwie, wenn der Eucharistie hört, sich nicht gleich einpullert, sondern denkt, naja, da kann ich doch mitreden. Da erklärt dir mal den Unterschied zwischen hier den Lutheranern und dem Rest der Welt. Oder irgendwie sowas. Das ist doch mal wichtig. Da muss man da Bescheid wissen. Außerdem hat sich jetzt euer Leben verändert in der letzten Woche. Ich meine, ein neuer Papst ist wie ein neues Leben. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Zum Beispiel. Hätte ja sein können. Naja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wenn, dann wäre der natürlich irgendwie auch interessant. Ah, Kinder. Ich weiß ja nicht, ob es sich überhaupt lohnt, hier praktisch mit der Sendung anzufangen. Naja, dann fangen wir erst mal an. Und alle die theologischen Kräfte, die sammeln sich jetzt schon mal. Und liebe Theologen, ihr müsst keine Angst haben. Selbst wenn ihr Angst habt, dann müsst ihr euch auch mal denkt, oh nein, ich kann an dem Radio anrufen, dann macht er mich fertig, dann macht er meine Religion lächerlich. Mache ich erstens überhaupt gar nicht, ich bin total interessiert. Vielleicht wäre ich ja auch zu bekehren. Neue Päpste bekehren gut. Mann, aber nicht schlecht, ich bin heute gut drauf, merke ich. Vielleicht sollte ich die Sendung alleine machen. Vielleicht brauche ich überhaupt ja keinen Widerpart. Vielleicht sollte ich einfach mal hier 3 Stunden rummonologisieren. Ist doch vielleicht auch ganz schön. Aber dafür reichen die Getränke nicht aus. Außerdem, wenn ich rummonologisiere, dann kann ich nicht zwischendurch auf Toilette gehen und rauchen. Ist auch, naja doch, ich kann ja Musik spielen. Wäre auch schön. Kinder, jetzt vielleicht lass mal hier die Theologen. Liebe Theologen. Also ich meine, ihr müsst keine Angst haben. Und selbst wenn ihr Angst habt, ey, kann euch aber auch passieren, dass irgendwann mal der Beelzebub erscheint. Oder der Teufel oder so, ja, Bede Hand in Hand. Dann müsst ihr ja irgendwie irgendwas machen können. Dann müsst ihr ja auch irgendwie argumentieren. Also insofern müsst ihr jetzt quasi vor einem Radiomoderator praktisch keine Angst haben. Theologen Berlins und Brandenburgs. Theologe, satellitempfangene Fritz-Theologen. Das ist hier eure Telefonnummer? Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und dann klären wir mal das Ganze hier eucharistische ein bisschen, oder? Wir müssen noch mal hier irgendwie diesen ganzen, diesen ganzen Heiden mal ein bisschen Respekt einflößen. Und zwar einen Heidenrespekt. Oh, you forget. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wenn Sie jetzt wieder meine Stimme hören, dann nehmen Sie sich die Zeit, die für Sie angenehm ist, zum Zurückkehren. Gehen Sie Ihre eigene Zeit, die Ihnen angenehm ist, zurück. Vielleicht mögen Sie ein wenig verweilen, wo sie innerlich sind. Vielleicht sind sie auch auf dem Rückweg in ihren Raum. Und mögen sich einmal vorstellen, wie sie da in ihrem Raum sind. Die Gegenstände erinnern, die sie dann wieder sehen werden. Vielleicht atmen sie einmal tiefer durch und recken und strecken sich wie morgens, wenn sie aufwachen und eine neue Zeit beginnen. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen, manchen Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Nun ist die Welt so trüb, der Weg gilt im Schnee. Nun ist die Welt so trüb, der Weg gilt im Schnee. Ich kann zu meiner Reise nicht wählen mit der Zeit. Dunkelheit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Und auf den weißen Mart zu Richters Wildes tritt. Und auf den weißen Matten zu Richters Wildes tritt. Was soll ich länger weilen, dass man nicht trieb hinaus? Lass ihre Hunde heulen vor ihres Herrn aus. Die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht. Na, das hat ja hier fast vergessen. Brrr, da kommt darin der feine Herr David und sagt dann ja gleich jetzt los, recht hat er. Heute ist doch quasi wie Weihnachten. Heute ist die erste einstündige Zusammenfassung der letzten Zusammenschnitte dieser Sendung. Die, der Zusammenschnitt der Zusammenschnitte läuft heute für eine Stunde. Das enthebt mich nicht, enthebt euch nicht der Aufgabe, als Theologe euch in der Zwischenzeit Gedanken zu machen und dann Punkt 11:30, 22:30 Uhr hier diese Telefonnummer anzurufen. Warte, ich rufe die Telefonzentrale an. Du mach doch mal, Mensch. Eiche fängt dein Telefon. Geduldet so. Euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. Die Theologennummer. 7097110 in Potsdam. Die Theologennummer 7097110. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. 7097110. Hallo? Hallo? Bist du ein Theologe? Ja. Nee, glaub ich nicht. Nee, ich bin noch kein Theologe. Naja, siehst du, das merke ich doch sofort, dass du kein Theologe bist. Mann, Mann, Mann. Das ist eine nette Begrüßung. Was ist eine nette Begrüßung? Na, so dieser Spruch. Naja, aber ist ja nicht schwer, dich so zu begrüßen. Die Frage war doch, also ich meine, ich barme hier seit 20 Minuten darum, dass mal Theologen anrufen, bin mir aber sicher, selbst wenn die Leitungen voll sind, dass kein Theologe da drunter ist. Ist das nicht traurig? Stell doch einfach mal Möchtest eine Frage. Du denn in einer Sendung anrufen, in der nur Leute anrufen, die da nicht anrufen sollen? Ja. Ja, das ist dir aber auch gelungen. Aber möchtest du Moderator sein in der einer Sendung, in der Leute... Ich würde das positiv wahrscheinlich machen. Würdest du das auch gerne sein, allein des Geldes wegen. Aber so materialistisch bin ich nicht eingestellt. Ich bin vielleicht ein Atheist, aber nichtsdestotrotz so monetär orientiert. Aha. Auch schön gesagt, oder? Von wo aus rufst du denn an? Von vorhin. Von wo aus rufst du denn? Zu monologisieren? Von wo aus rufst du denn eigentlich an? Aus Babelsberg. Aus Babelsberg? Ich habe jetzt mit Senftenberg angerechnet. Wie bitte? Oder ich habe jetzt mit Senftenberg angerechnet. Senftenberg. Oder mit Wittenbergern. Nee. Na, auf jeden Fall Berger, aber du bist ja auch ein Berger. Was ist ein Babelsberger? Was gibt's noch an Bergern in so Berlin und Brandenburg? Prenzlauer Berger? Senftenberger? Wittenberger? Babelsberger? Weiter? Ja. Sag mal, kiffst du da oder was? Oder atmest du den Rauch so tief ein? Da wirst du doch völlig benebelt. Hoffentlich rauchst du Lights. Nee, ich rauche keine Lights. Du rauchst Filterlose? Nee, auch nicht. Nein, auch nicht. Was rauchst du für eine Marke? F6. F6? International. Voll, international, voll die Zonenmarke. Eben. Wobei, F6 International versucht ja die Schlachhosenzonenfraktion abzudecken, oder? Die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Sprichst du ins Mikrofon? Ja. Ey, da nee. Denkst du, ich spreche hier Mülleimer oder was? Möglich wär's. Nee, ach Gott. Manchmal amüsiere ich mich ja direkt doch über mich selber. Du klingst sehr in Rage. Zumal über diese Bemerkung, denkst du, ich spreche in den Mülleimer, hätte ich mich total einpullern können, praktisch vor Lustigkeit. Weil ich dachte, Mann, bist du schlagfertig, Kuttner. Du hast es aber raus. Du hast halt wahrscheinlich wieder einen Clown zum Frühstück gefressen, du hast den Schalk im Nacken. Ja. Ja, das ist dein Mutterwitz. Mutterwitz. Es wird eine Fernpsychoanalyse? Nein, ich spreche doch von mir. Ach so. Da ist es total nah. Ach, denkst du, ich habe von dir gesprochen. Na, jetzt mal, jetzt wollen wir mal ehrlich sein. So lustig warst du bisher noch nicht. Du sagst immer, ja, nee, weiß ich auch nicht. Ja, warum nicht? Aber Babelsberg. Ich dachte, wir sprechen heute Abend ein ernsthaftes Thema. Warte, in welche denn? Na, ich denke, geht um Theologie, ich denke, geht um Eucharistie. Ich denke, geht um den Unterschied zwischen Lutheranern und Katholiken. Geht nicht um. Ach so, du wolltest jetzt den Unterschied erklären. Ja, aber den spezifischen, gewissermaßen, was bei der Eucharistie eben gewissermaßen dieses Moment von Realpräsenz ist. Verstehst du, darum geht's? Eucharistie ist Latein. Und ja, nee, Latein nee, aber weißt du, was jetzt, was den Aspekt der Realpräsenz bei der Eucharistie meint? Nee, weißt du nicht? Doch, dazu muss. Ja, was denn? Du hast aber auch eine Fähigkeit, so als Radio. Naja, nee, aber was? Dazu wird man nach irgendwie 12 Jahren Sendung. Echt? Weil du denkst, Mann, sagst du lieber selber. Ja, na ist so. Kima, jetzt ruft überhaupt ja keiner mehr. Jetzt wahrscheinlich hören die alle zu, weil die denken, oh Mann, ey, Realpräsenz, der realpräsente Aspekt in der, der interessiert mich ja total. Hm. Dich auch? Zeitweilig. Ja. Nee, ja, überhaupt, der interessiert dich überhaupt gar nicht. Bitte? Der interessiert dich überhaupt gar nicht. Wie, wo, was lässt sich darauf schließen? Na, weil, wenn jemand zeitweilig sagt, das sind alles so eine, sage ich jetzt einfach mal. Nee, Sätze. Das ist keine, sage ich jetzt einfach mal Aussage. Nur, ich meine, man muss das mal im Zusammenhang betrachten. Was? Na, diese Lokalpräsenz. Realpräsenz, Lokalpräsenz. Du denkst schon wieder ans Saufen. Du denkst schon wieder ans nächste Lokal. Natürlich. Denkst, ey, Mann, hier, Dingschen, schön, Messwein, Hucke voll, noch ein Liter, nein, vom Haus Messwein. Nein. Von Lokalpräsenz kann man sprechen, wenn die Gegenstände, die in der Eucharistie verwendet werden, die Präsenz des Geistes, des Heiligen Geistes, in sich tragen. Weil aber im Widerspruch zur kalvinistischen Lehre steht. Sprechen wir nicht eigentlich von einer Realpräsenz? Wir sprechen nur von einer Realpräsenz. Aber du hast doch eben Lokalpräsenz. Die Realpräsenz muss ich doch manifestieren. Du wolltest mich quasi gleich ins Lokal führen. Die Realpräsenz muss ich doch manifestieren. Woher wissen, kann sie nur woher in einem Ort. Woher wisst du das jetzt? Weil das logisch ist. Nee. Das ist ein ganz logischer Schluss. Was ist ein logischer Schluss? Wenn etwas präsent sein will, muss es an einem Ort sein. Wenn es an einem Ort ist, ist es an einen lateinischen Logos gebunden. An welchen Ort ist denn Gott gebunden? Gott? Ja. Das ist eine gute Frage. Gott ja, weil du sagst, präsent ist er ja, aber naja, aber du hast aber eben gesagt, wenn was präsent ist, dann muss es an einem Ort gebunden sein. Aber schon bei Gott ausgehebelt. Da ist doch die Frage, ob Gott präsent ist. Na ist er, wenn man davon ausgeht, dass er präsent ist. Wenn man davon ausgeht. Ja, na, davon wollen wir jetzt mal als Arbeitshypothese aussehen, ja. Okay, dann gibt es auch einen Ort, wo er präsent ist. Und wo denn? Im Bereich der Metaphysik. Das ist kein Ort. Das ist ein Ort. Sag mal, also das ist überhaupt kein Ort. Entweder sprichst du richtig über einen Ort, quasi im Sinne der vier Dimensionen, oder du sprichst jetzt über Denkbereiche. Okay, dann nennen wir Physik, Metaphysik. Dann nennen wir jedenfalls. Was ist denn der Unterschied zwischen Physik und Metaphysik? Bitte? Was ist denn der Unterschied zwischen Physik und Metaphysik? Physik sind die Dinge, die sich im Bereich des Physikalischen bewegen. Die Metaphysik überschreitet den Bereich. Wahrscheinlich im Bereich des Metaphysischen bewegen. Einzig gedachte Wahrheit. Aha. Aber schon mal gut gesagt. Wie heißt du denn, Fischer Babelsberger? Du suchst irgendwie Leute aus Bayern, du suchst Theologen. Richtig Theologen. Richtig, die praktisch wissen, was bei Jesaja 13,5 steht. Aus dem Koppe. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es irgendwie ganz gut. Verstehst du? Ich kann jetzt vielleicht immer noch die 11. Feuerbach-These von Marx. Aber sowas suche ich quasi auf theologischer Ebene. Aber eben ich glaube, dass für den heutigen Abend und für diese Debatte eigentlich Jesaja überhaupt keine Rolle spielt, weil ja Jesaja ein aus dem Alten Testament ist. Ein Prophet aus dem Alten Testament hat doch keinen Bezug mehr zum modernen Katholizismus. Wie meinst du? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, kannst du dir nicht vorstellen, aber genau darum würde ich gerne mal einen Theologen sprechen, dass er mir das erklären kann, ob es nun wirklich so ist oder ob du dir das nur so einbildest. Verstehst du, was ich meine? Bist du besessen von deinem Theologenwahn? Ja, genau. Möchtest du bekehrt werden? Ich bin praktisch, vielleicht ist der Heilige Geist in mich gefahren oder irgendwas, wie ein Blitzdings da und ich bin jetzt quasi Theologie besessen. Wobei besessen ist man eigentlich immer nur vom Bösen eigentlich, oder? Nee, meinst du nicht? Nö. Sondern auch vom Juden? Naja, ich sag mal, wenn man vom Bösen besessen sein kann, kann man ebenso gut vom Guten besessen sein. Na, vielleicht nicht. Vielleicht ist gerade das Besessensein ein Zeichen von Böse. Aber besessen wäre doch eine übergeordnete Kategorie. Eine was? Eine übergeordnete Kategorie. Wovon? Na, wenn man Gut und Böse als Gegensätze betrachtet, muss man die ja miteinander synthetisieren können. Nee, nicht unbedingt. Natürlich, ansonsten funktioniert dir die ganze Ideentheorie nicht mehr. Naja, nur wenn du Dialektiker bist. Ansonsten sagst du, da ist das Böse, da ist das Gute. Na, das ist doch aber das Prinzip der katholischen Scholastik. Was? Dialektik? Nee, nicht unbedingt. Na, aber zwangsläufig. Wieso denn zwangsläufig? Weil sie letztendlich nur auf Aristoteles Fortführung von Platons Werk basiert. Bist du Sozialarbeiter oder was? Nee, nicht ganz. Sondern? Wie eingangs erwähnt, Philosoph. Echt? Ja. Mein lieber Scholli! Ist nicht leicht von Kant zu hegeln, so mit der linken Hand zu kegeln. Ich danke dir für deinen Anruf. Bitteschön. Ciao. Tschüss. So, liebe junge Theologen, ihr könnt euch mal hier die Telefonnummer merken. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, und dann in einer Stunde hier anrufen. Alle theologisch geschulte Volk, ihr müsst keine Angst haben. Jetzt kommt noch eine Musik, dann kommt Fritz Kurz und wo. Und dann kommt eine Stunde der Zusammenschnitt, der Zusammenschnitte, der Start in den asozialen Staat. Abwaschen, ich mache den Dreck für jeden. Sie geben mir einen Penny, ich bedanke mich schnell. Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und an diesem Tag wird ein Geschrei seiner Marken, wenn man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich stillen sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schild mit 50 Kanonen würde liegen am Kai. Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen würde liegen am Kai. Und man sagt, geh, wasch deine Gläser, mein Kind. Und man reicht mir den Fanny hin. Der Penny wird genommen, das Bett wird gemacht. Wird keiner mehr drin wohnen in dieser Nacht. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und an diesem Abend wird er getötet, sein am Hafen, wenn man fragt, was ist das für ein Getötet? Und man wird mich stehen sehen bei meinem Fenster. Und man fragt, was lächelt diese Böse? Und ein Schiff mit der Segel. Und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Ein Schiff mit 8 Segeln. Und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen 100 gen Mittag an Land und werden in den Schatten treten. Fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür. Sie legen in den Ketten und sie bringen ihn zu mir. Sie fragen, welchen sollen wir töten? und sich fragen, welchen sollen wir töten. Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen, hören alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla, und das Schiff mit 8 Degen und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. Das Schiff mit 8 Degen und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. So, Kinder, das war Freigang. Die Undisziplinierten, die jetzt die nächste Stunde nicht zuhören, sondern unbedingt anrufen wollen, die müssen sich in der folgenden Stunde an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ansonsten geht's hier so weiter. Wenn Fritz in Fürstenwalde, dann 101,5. Fritz Info. Das Wetter. In der Nacht bleibt es trocken, aber wolkig. Die Temperaturen gehen zurück auf bis zu 2 Grad. Morgen sieht's nicht so schön aus wie heute. Viele Wolken, stellenweise aber auch mal Schauer und kurze Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 17 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Mit einer internationalen Großrazzia sind die Behörden in Deutschland, Österreich und Ungarn gegen Schwarzarbeit und Lohndumping vorgegangen. 5 Hauptbeschuldigte wurden verhaftet und 2 Verdächtige vorläufig festgenommen. Die Drahtzieher sollen mehr als 1500 Ungarn nach Deutschland eingeschleust und als Billigarbeitskräfte beschäftigt haben. Die rechtsextreme Kriminalität in der Bundesrepublik hat 2004 den höchsten Stand seit 4 Jahren erreicht. Wie der Tagesspiegel berichtet, haben die Landeskriminalämter im vergangenen Jahr mehr als 12.000 rechtsextreme Straftaten registriert. Das sind fast 1.300 mehr als 2003 und auch deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Die Berliner Polizei hat der NPD untersagt, am 8. Mai am Holocaust-Mahnmal und am Brandenburger Tor vorbeizumarschieren. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass die Route deutlich gekürzt wurde. Die NPD dürfe nur noch vom Alexanderplatz über die Straße unter den Linden bis zum Bahnhof Friedrichstraße laufen. In der Potsdamer Pirschheide ist eine über 100 Kilo schwere sowjetische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Sprengsatz sollte am Donnerstagvormittag entschärft werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Gebiet wird von 9 Uhr an gesperrt. Angrenzende Gebäude werden evakuiert. Der Verkehr auf Fritz. Wir haben keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Neu auf Fritz. Mixtape à la carte. Die Fritz-Koch-Show. Zum Mix hören und mitkochen. Immer mit einem Kochprofi, seinem Rezept und seiner Musik. Diesmal direkt aus der Küche von Sabine Längert aus dem Anna Blume. Mixtape à la carte. Die Fritz-Koch-Show. Zum Mix hören und mitkochen. Immer samstags ab 18 Uhr. Lecker. Und im Radio. Preis der Musik. Fritz. Oh, you yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39, 32. Der asoziale Start in die Zukunft. Erster Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als ich mal wieder spät von der Arbeit kam. Hallo, ich bin's. Was ist mit dir los? Die Tür überhaupt gerne wieder auf. Was rauchst du denn da schon wieder? Seiten. Ich finde echt, du solltest mal ein bisschen weniger kiffen. Das ist eine schöne Überlegung. Das war wieder ein Scheißtag, sage ich dir. Aha. Nur Ärger auf Arbeit. Erzähl mal. Naja, wir haben ja jetzt weniger Kassen auf in der Lebensmittelabteilung. Oh, so, dass es schon unangenehme Seiten hat? Ja, allerdings ständig Kunden an der Kasse.

Mal Danke sagen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, zwei Telefonnummern würde ich euch gerne hinweisen. Das ist die für Atheisten und Religionsverächter. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und das ist ja die Nummer für die offensichtlich im Raum Berlin-Brandenburg extrem dünn gesäten Theologen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Irgendwie hat der missionarische Eifer unter denen aber deutlich nachgelassen, glaube ich. Hallo? Olaf! Hi, hier ist der Olaf. Du bist Theologe. Du bist Theologe. Du bist ja sicher, dass du Theologe bist? Ich glaube schon. Du bist, musst der Einzige sein. Was? Echt? Kinder angerufen? Nein, da denkst du, hier rufen mal Theologen an. Ich gebe wie der Teufel hier immer die Nummer durch. Da ruft jeder an, aber kein Theologe. Gibt's ja gar nicht. Kannst du dir jetzt vielleicht mal als Erstes erklären? Ich glaube, die haben alle ist ihnen das doch peinlich, über lieben Gott zu reden. Und mir meinst ist, du? Na, aber ich meine, ein Theologe ist doch hier, ist doch sein Job, über lieben Gott zu reden. Das ist doch für den nicht eine private Aktion. Ja, okay, ich meine, es gibt Theologie und Theologie. Also man kann 100 Jahre an irgendeiner Uni studieren. Ja. Man kann den lieben Gott persönlich erleben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber ich hoffe, du hast studiert. Hast du nicht, oder? Du bist also jetzt Privattheologe. Ich bin ausgebildeter Seelsorger. Ja? In einer evangelischen Freikirche. Ich hoffe, das reicht. Was heißt eine evangelische Freikirche? Das ist bloß eine Kirche, Quatsch, Kirche auf Quatsch quasi? Nee, es gibt ja evangelische Landeskirche, es gibt die katholische Kirche und evangelische Freikirchen. Ach, da sind die evangelischen Kirchen noch freier als die evangelischen Landeskirchen, die ja wiederum viel freier sind als die katholischen? Noch viel freier. Weil ach so. Wir brauchen uns das vorschreiben lassen. Ja, weißt du, aber auch nicht schön. Oder? Also ich find's schön, ich find's einfach geil, in der Freiheit zu leben. Sag mal, ich find's, will man aus dem Munde eines Theologen den Satz, ich find es geil hören? Ja, warum nicht? Ist doch geil, oder? Ach so, na frag mich mal, ob man das aus dem Munde eines Theologen hören will. Würde ich sofort sagen, nein! Ich denke, okay, denk, was du willst. Ich denke, der liebe Gott ist immer zeitgemäß. Siehst du? Und geil versteht heute meinst jeder. Meinst du? Wenn ich als Theologe sage, geil, weiß jeder, was die meint ist. Super. Ich will dir mal mein Problem beschreiben. Erzähl. Ich glaube ja nicht an Gott. Okay. Aber wenn ich an Gott glauben würde oder glauben wollte, dann eher an einen Gott, der eben nicht mit der Zeit geht. Der nicht TV-Total schaut. Verstehst du? Ach, scheiße, das kann doch kein Gott sein. Na, wieso denn nicht? Mann, aber wie alt ist ein Gott? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Siehst du, aber der ist doch, sagen wir mal, wenigstens kann man sagen, uralt. Wenigstens, genau. Ja, und wie alt ist das deutsche Privatfernsehen? 20 Jahre. Leider, ja. Ja, naja, siehst du, genau. Und denkst du, ein uralter Gott muss 20 Jahre lang deutsches Privatfernsehen, da wird er da blöder im Kopf. Also ich meine, wenn Gott die Möglichkeit hat, blöde zu werden. Aber andererseits ist er die wahrscheinlich Summe aller Möglichkeiten. Also ich finde es traurig genug, dass 20 Jahre lang die Menschen hier in Deutschland verblödet werden durch Privatfernsehen. Ja, aber ist es nicht Gottes Schuld vielleicht? Och. Nee, glaube ich nicht. Wer macht denn das Fernsehen? Macht das Gott oder machen das die Menschen? Ah, die CDU. Die hat das, glaube ich, eingeführt, das Privatfernsehen. Die wollte das immer haben. Also mit Programmvielfalt. Dabei okay, Programmvielfalt ist doch Quatsch. Das ist ja wie Religionsvielfalt. Im Grunde reicht doch eh ne, oder? Wie viele Religionen braucht man eigentlich? Die CDU sind doch Menschen. Der liebe Gott ist doch nicht für die CDU. Der liebe Gott ist für alle. Ja, aber die CDU ist für den lieben Gott. Und darum hat die Privatfernsehen erfunden. Nur weil sie ein C Jetzt mal als Arbeitsthese, Trotzdem sind sie doch Menschen. In vielen Stellen. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Aber sie haben C vorne drin, christlich, aber sie propagieren C. Im Grunde wie Cottbus, hat jeder im Autoschild einen C vorne drin, oder? Stimmt, aber hast du recht. Sind die ganzen Cottbusser für Abtreibung? Glaube ich nicht. Also die CDU sind ist für, für Abtreibung. Ist vollkommen unchristlich. Sind die nicht gegen? Ach so, die sind für Abtreibung. Ja. Krieg mal, ich sehe überhaupt gar nicht mehr durch. Ich bin mit dieser ganzen Religion total überfordert. Ja, glaube ich. Ach, und jetzt aber freikirchlich heißt, da kann man praktisch machen, was man will. Man muss nur sagen, dass man an Gott glaubt. Und nicht mal das muss man sagen? Nö. Du musst, bei den Freikirchen musst du fast ja nicht. Ja, aber warum muss man da, also welchen, warum sollte ich dann zum Beispiel eine Frei, also ich meine, wenn, dann würde ich mich doch aber eher für die katholische Kirche entscheiden. Denke, weil da klare Ansagen gibt. Ich denke, den lieben Gott kannst du in jeder christlichen Kirche finden, ob es nur katholisch ist, evangelisch ist. Wichtig ist, was willst du in deinem tiefsten Innersten? Okay? Und du kannst in den katholischen Gottesdienst rennen. Ruhe. Du kannst in die Kirche am Südstern rennen, du kannst an die neue Nazareth-Kirche in Wedding rennen, wo jeden Morgen um 11 Uhr Gottesdienst ist. Ist scheiße, ja. Wenn du wirklich von Gott, von Jesus was willst, dann kannst du in jeden christlichen Gottesdienst rennen. Ist vollkommen egal. Und der ist da. Sag mal, und der Papst ist ja praktisch auch egal, weil du ja total freikirchlich bist. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Der Papst ist dir eher egal. Der Papst, ich habe mit dem Papst nicht viel am Hut, weil ich verstehe diesen Marienzirkus nicht. Muss ich auch nicht, ich verurteile ihn nicht, aber ich finde am alten Papst fand ich sehr gut, er ist gegen Abtreibung aufgestanden, gegen Ungerechtigkeit, gegen Korruption. Ach so, du bist jetzt praktisch auch gegen Abtreibung, als Freikirchler. Ich bin auch gegen Abtreibung, ja. Aber ich denke, bei der Freikirche ist es erst recht ideal. Kann man auch für Abtreibung sein bei der Freikirche? Du kannst auch für Abtreibung sein, natürlich. Natürlich, wenn du, bist du... Aber woran erkennt man dann die freikirchlichen Evangelien? Ja, lass mich mal ganz kurz aufhören. Wenn du der Überzeugung bist, dass Abtreibung okay ist und willst trotzdem in Gottesdienst gehen, willst trotzdem was von Gott wissen, dann ist das bei den Freikirchen okay. Weil wir haben das zu respektieren. Weil Gott respektiert dich auch, so wie du bist. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt von Gott so toleriert werden will. Ob ich nicht lieber einen Gott haben will, der sagt, jetzt mach dir mal ordentlich einen Scheitel und die Fingernägel sauber und putz dir früh mal die Zähne. Zum Beispiel jetzt aus dem Ernst alltäglichen Sinne. Wenn du mich sehen würdest, ich habe lange Haare, ich habe mich seit 4 Tagen nicht rasiert, weil ich arbeite wie ein Idiot. Ich habe Fingernägel, bei Christel kalte Kotzen. Siehste, würde ich dich sofort für einen Hippie oder für einen Sozialarbeiter halten. Für Kiffer oder einen Spinner. Ja, genau. Nee. Ja, aber davon lebt es ja noch. Nee, absolut nicht. Ich bin Christ, ich habe das vor 20 Jahren erlebt. Ich war richtig, richtig dick, fett in der Scheiße drin. Ich war heroinabhängig, ich war kriminell und was weiß ich alles. Und ich habe in einem Knast gesessen und ich habe mir nichts mehr eingefallen. Aber warum hast du dich da nicht für die katholische Kirche entschieden? Ich hätte mich wahrscheinlich für jede Kirche entschieden. Ach so. Mir hat irgendein Typ eine Bibel gebracht. Pass auf, eine Bibel. Ja. In der Einzelzelle. Ja. So. Und ich habe gelesen, Jesus macht frei und Jesus rettet. Und ich dachte, die haben das alles ein altes Buch, die haben eh alle einen Knall. Aber wisst ihr, mir fiel nichts mehr ein. Ich wusste, ich bin Junkie. Und ich wusste, wenn ich wieder rauskomme, fange ich wieder an. Und ich habe es einfach ausprobiert. Aber wenn dir jetzt jemand das Manifest von Marx und Engels gebracht hätte, wärst du Kommunist geworden? Ich hätte es auf jeden Fall probiert. Pass auf, den Satz, ich habe gesagt, okay, Jesus, wenn es dich da oben wirklich gibt und wenn du nicht für mich am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, dann vergib mir die Scheiße, die ich gemacht habe in meinem Leben und komm jetzt in mein Leben und mach mich neu. So, in dem Moment hat es zapp gemacht. Na, das ist aber auch einfach, Jesus, wenn der vergibt. Vielleicht sollten dir die vergeben, denen du in den Arsch getreten hast. Du, der Film kam danach, als ich dann Christ war, als ich wusste, okay, die Sache mit Jesus ist wirklich wahr. Ja. Ich habe in dem Moment erlebt, musste ich, sollte ich losgehen und ganz bestimmten Leuten, die ich beschissen habe, die ich abgezogen habe, wo ich wirklich mies war, hingehen und mich einfach entschuldigen. Und das habe ich auch gemacht. Das war nicht leicht. Aber Jesus hat es in dem Moment von mir verlangt. Haben die dir dann vergeben? Mir ist vergeben. Wissen wir, ich meine, haben die dir vergeben, bei denen du dich entschuldigt hast? In der Regel ja. Okay, viele haben gedacht, ich habe jetzt einen Knall oder ich habe jetzt irgendwo die absolute Superdroge. Aber in der Regel haben sie es akzeptiert. Haben sie es wirklich echt akzeptiert. Und das fand ich toll. Das fand ich echt toll. Na gut. Na gut. Na ja, gut. Na, und jetzt, was machst du jetzt als da evangelisch-freikirchlicher Seelsorger? Was mache ich? Also ich kümmere mich einfach um Leute. Ich meine, ich habe dir erzählt, wo ich herkomme. Also ja. Gut, das ist 20 Jahre her. Drogen und kriminell und bla bla bla. Und ich kümmere mich einfach Leute, die in dem Sumpf stecken, die irgendwo drogenabhängig sind, die irgendwo in der Biker-Szene vollkommen freidrehen. Biker? Biker-Szene, also motorradmäßig. Ja. Hier wisst ihr, was heute Hells Angels ist. Und aber fahren denn noch junge Menschen, jetzt sind doch alle so mittelalterliche Säcke schon, oder? Wenn man heute Motorradfahrer sieht, dann sind die doch irgendwie immer grauhaarig, Ende 50. Ja, richtig, richtig, richtig. Und die stecken immer... Und die stecken immer noch in der Drogenszene und... Naja, ich meine, in der Biker-Szene läuft viel Alkohol, natürlich megamäßig und Koks, wa? Ja. Ist heute noch. Und die haben auch eine Menge jungen Zulauf. Jung meine ich so 20, 25 Jahre. Und das ist so, wisst ihr, schade, dass wir uns nicht sehen können. Also ich habe immer noch meine langen Haare, ich habe meine Bartstoppeln, ich ziehe meine Lederhose an und meine Kutte, weil das ist mein Stil und das ist okay. Wisst ihr, wenn der Liebe auch mal klarkommt. Lederhose, ey, die hatte ich die letzte mit 7. Mit 7? Ja. Ach, mit so einem Edelweiß drauf wahrscheinlich. Ja, genau, mit so einem Edelweiß-Hosenträger. Und damit rennst du heute noch rum als erwachsener Mann. Kick mal ihn an, mein lieber Scholli. Aber ohne Edelweiß. Jetzt entschuldige dich aber nicht mit Jesus. Das ist eine Entscheidung von dir, dass du hier mit Lederhose rumrennst. Das ist meine Entscheidung. Ja, da kann Jesus nichts dafür. Muss ich dir den Schutz nehmen? Aber ich habe die Freiheit von ihm, so rumzurennen. Und wenn ich Bock hätte, mir die große Lederhose anzuziehen mit dem Edelweiß drauf, dann wäre ihn auch okay. Meinst du? Ja, sicher. Meinst du, würde er die Augen zumachen? Also, sonst würde er blind werden. Nee, der würde sich freuen, weil er denkt, Mensch, kick mal wieder mal einer, der nicht rumrennt. Wie alle. Edelweiß. Nee, wirklich. Ja? Ja. Mann, aber das nennt man Gottvertrauen. Insofern ist er beneidenswert, ja. Nee, pass auf, ich glaube, dass Jesus, der toll findet, wenn alle im schwarzen Anzug und Kulturstrick rumrennen. Dass alle rumrennen, wisst ihr, so ein Einheitsding. Wisst ihr, wir sind alle verschieden. Jeder Mensch ist wirklich ein absolutes Unikat. Naja, ich nie so sehr. Wird gemacht. Ja? Und entsprechend soll er auch leben, soll er sich anziehen, soll er reden, soll er sein Motorrad fahren, sein Auto fahren, wisst ihr, sich die Haare färben oder nicht färben, aber nicht diesen Einheitsbrei. Danny, bist du zu Hells Angels? Als Vertreter Gottes quasi. Ich hab es nicht verstanden. Dann gehst du dann aber zu den Hells Angels als Vertreter Gottes. Ich habe schon mit Hells Angels, meine ganz alten Kumpels von früher, die jetzt teilweise bei Hells Angels sind, mit denen schon Kontakt gehabt und habe ihnen von Jesus erzählt. Gib mal hin, ja. Sollte man ja glauben, ist ein weiter Weg, oder? Aber habe ich immer ich dachte, sollte er eigentlich ein weiter Weg sein für den Christen zu den Hells Angels. Na, warum nicht? Warum nicht? So ist der andere Pol praktisch. Jesus ist ja damals für die Verrückten gekommen, für die Irren, die irgendwo hier mit Perspektive mehr haben. Meinst du? Nimmst du das als ein Judezeichen, dass es praktisch immer mehr Irre und Verrückte auf der Welt gibt? Ich denke, es ist einfach ein Zeichen der Zeit. Die Leute wissen nicht mehr, was rechts und links ist. Die wissen nicht mehr, was gut und böse ist. Von daher drehen sie immer mehr durch. Ja, meine ich ja. Ist ein Judezeichen? Bitte? Das ist ein Judezeichen? Das ist kein Judezeichen, nee, das ist einfach ein Zeichen der Zeit. Die Welt dreht sich immer schneller und die wird immer verrückter. Und von daher ist es einfach gut, Jesus zu haben. Sag ich dir als Theologe. Dein Wort in Gottes Ohr. Amen. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar, danke. Okay, tschüss. Tschüss, tschüss. So, Mensch, Kinder. Naja, das war doch jetzt mal wieder, aber immerhin war quasi doch, jetzt wissen wir es mit einem elementaren theologischen Anspruch, ich resigniere. Wir reden jetzt nur noch praktisch über alles. Über alles. Warte, können wir jetzt ich reden. Rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Vorher war nochmal eine schicke Musik. Unser Schwäche habt ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet. In Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. In Erwägung, dass wir hungrig bleiben, wenn wir dulden, dass sie uns bestiehlt. Wollen wir mal feststellen, dass nur Fensterscheiben uns vom guten Brote trennen, das uns fehlt. In Erwägung, dass sie uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nun mehr schlechtes Leben, mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass da Häuser stehen, während ihr uns ohne Blei belasst, haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt. In Erwägung, es gibt zu viel Kohlen, während es uns ohne Kohlen friert, haben wir beschlossen, sie uns jetzt zu holen. In Erwägung, dass es uns dann warm sein wird. In Erwägung, dass sie uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nun mehr schlechtes Leben, mehr zu fürchten als den Tod. Wie den Kommunarden bei Brecht, in Erwägung, dass ihr auch nur auf Kanonen hört und andere Sprache nicht versteht, denke ich auch, ja, das wird sich lohnen und die Kanonen auf euch drehen. Freigang war das eben, Freigang. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das ist doch unglaublich. Das ist unglaublich. Ich flehe darum, dass mal ein Theolog anrufen mag. Nix. Die Leitung leer. Kaum werden die Leitung freigeben für atheistische Pack. Schwupp sind die Leitungen wieder voll. Hallo, ach, kick an. Hallo? Och, Mensch, ja, aber da dachte ich irgendwie, da, Mensch, jetzt Gott zaubert. Hallo? Ja, hallo. Ja, wer bist denn du? Bettina. Bettina? Ja. Ja, Tag, Bettina. Tag. Mensch, sag mal. Aber wie, also das ist hier aber auch ein hartleibig atheistischer Pack, mit dem ich es offensichtlich zu tun habe, oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht trauen sich ja die wahren Christen nicht. Meinst du, die trauen sich nicht? Aber ich meine, andererseits sind die doch Tag für Tag irgendwie Verführungen, Gefahren, möglicherweise dem Erscheinen des Teufels auch ausgesetzt. Da werden sie doch mit mir fertig werden. Ja, ich meine, du vermittelst vielleicht auch ein bisschen den Eindruck, dass es dir nicht so ganz ernst ist mit der Religion. Meint? Nein, mir, also als Fragestellung ist es mir ernst. Na, ich bin natürlich Atheist, das gebe ich auch gerne zu. Ja, ja. Aber andererseits sollte man doch irgendwie als aufrechter Christ dann doch einen gewissen missionarischen Grundeifer erstmal haben, oder? Und sagen, na, den kriegen wir doch auch noch. Da kann der feine Herr sich ja im Radio spreizen und aufspielen, wie er will. Aber ein ordentlich theologisches Gespräch müsste den da irgendwie umdrehen. Bisschen mal die Hirn bei 60 Grad waschen oder irgendwie sowas. Nischt. Ja, enttäuschend. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, irgendwie jemanden umzudrehen. Bettina, nee, du nicht. Du bist ja jetzt auch keine Theologin, oder? Nein, nein, Gott, nee, ich bin keine Theologin. Bist du eher für oder gegen Abtreibung? Ach, hey, das ist ein schwieriges Thema. Ist sowieso eine Einzelfallentscheidung eigentlich, ja, oder? Ja, finde ich auch. Also ja, ich war selbst Gott sei Dank noch nicht davon betroffen, aber ich würde mir nicht anmaßen, darüber jetzt, also... Für andere zu entscheiden. Ja, also... Aber für dich selber? Oh... Naja, also dann müsstest du ja entscheiden. Also sagen wir mal jetzt, wo ich doch schon ein bisschen älter bin. Wie älter bist du denn? Naja, über 30, also knapp über 30. Boah! Was heißt denn hier, boah? Na, das ist doch praktisch noch kindisch. Jetzt fängt doch jetzt Mitte, also die Juvenilitätsphase reicht doch bis Mitte 30. Bis dahin ist man doch quasi noch, was früher Twen war. Also gut, ist ja, man jetzt bis Mitte 30, du bist voll in der Blüte deiner Jugend. Das ist ja sehr charmant ausgedrückt. Ja, na natürlich, aber lass dich doch da nicht so runterziehen. Anfang 30, mein liebes Kind. Ja, nee, also ich muss jetzt sagen, mir wird's jetzt auch nicht gerade in Kram passen, ehrlich gesagt. Was? Ach so. Ich noch studiere und arbeite ja. Und so, also für mich wäre es jetzt, aber ich könnte mir das jetzt auch nicht vorstellen, ein gesundes Kind abzutreiben, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, das muss jeder selbst wissen. Also ich weiß ich nicht. Also aber auch fies, dass ich dich jetzt gleich zu so einer Art Geständnis gebracht habe. Ich komme mir aber auch blöd wie Domian vor quasi. Wie sie ja so ein freikirchlicher Seelsorger. Ist ja meine Aufgabe eigentlich nicht. Hast du noch irgendwie Probleme? Hast du noch Seelendrücken? Ich jetzt? Ja. Denn nee, du kannst eigentlich weniger. Ne? Du kannst dich mir und den vorherigen Radio hier sitzen mit Radiogeräten, mit hochroten Ohren sitzenden Voyeuren anvertrauen. Du kannst mir alles sagen. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich jetzt überhaupt berechtigt bin, hier zu sprechen, weil natürlich. Ich bin ja weder Theologin. Ja, du hast es ja eingeschränkt diese naja. Woche. Letzte Woche waren es noch die Katholiken, diese Woche sind es die Theologen. Ach, ja, naja, irgendwie Katholik, also naja, ich wollte ja. Also eigentlich hätte es letzte Woche katholische Theologen sein sollen, heute nur noch Theologen und jetzt habe ich aber aufgegeben. Also immerhin bin ich katholisch, also. Echt? Eigentlich auch evangelisch, wenn man es genau nimmt. Na, aber beides geht da nicht, oder? Naja, nee, aber. Du kannst ja nicht Kommunist und Sozialdemokrat sein. Nee, aber ich bin evangelisch getauft. Und wieso bist du dann katholisch? Ja, sehr heikles Thema. Nee, erzähl mal, hast du katholisch geheiratet? Nee, ich bin ja in einer eher ländlichen Gegend aufgewachsen und da ticken ja die Uhren manchmal auch noch ein bisschen anders. Stimmt, ist ja der Hort des Katholizismus, westdeutsche ländliche Gegenden, oder? Eher im Süddeutschen. Ja, genau. Ja, bitter, bitter, bitter. Mein liebes Kind. Und dann bist du aber nach Berlin geflohen. Ja, also... Weil du nicht zum Bund wolltest, richtig? Genau. Ja, nee, ich bin mit 19 tatsächlich geflohen, vor der Enge der Kleinstadt, sagen wir mal so. Ja, ist klar. Nee, aber ich bin evangelisch getauft worden, weil so ein kleiner Krieg herrschte. Also die Familie meines Vaters ist katholisch und mütterlicherseits evangelisch. Und also ich wurde eben evangelisch getauft und als dann die Schwiegermutter tot war, also die Mutter meines Vaters, hat dann meine Mutter aus Protest mich katholisch, ich weiß nicht, ja, ich bin übergelaufen worden. Kann man das im Nachhinein quasi nochmal so umlackieren? Ja, klar, kann man. Man kann sich da irgendwie umschreiben lassen. Ich weiß nicht mehr, wie man es genau nennt. Also es gibt da so einen Fachausdruck. Also da wurdest du umgeschrieben? Ja, genau. Ich konnte mich ja nicht wehren. Ich war erst 8 Jahre alt. Und bist du jetzt so katholisch, dass du auch Kirchensteuer zahlst? Ja, ja. Ach, kick ihn an. Ja, obwohl ich immer noch mit mir kämpfe, wieder zurück zur evangelischen Kirche ja. zu gehen. Wobei ich finde ja, man sollte die Gottlosigkeit eher erschweren. Wer nicht an Gott glaubt, der sollte, finde ich, Steuern zahlen. Wer an Gott glaubt, ist steuerbefreit. Ja, boah, dann würden aber die Zahlen der Gläubigen hochschießen in Deutschland, das oder? Das nehme ich dir jetzt nicht so ganz ab. Was? Wieso nimmst du mir das nicht ab? Doch, fände ich total interessant, wie sich dann das religiöse Verhalten der Deutschen verändern würde. Wenn man für Nichtglaub, für Atheismus Steuern zahlen müsste. Für nee. Ich glaube nicht an Gott, dafür zahle ich 50 Euro im Monat. Also glaubst du nicht, dass du mit Geld jemanden... Das wäre doch aufrechter Atheismus. Ich denke ja, wir leben eher, glaube ich, in so einer Betrügergesellschaft. Die Leute zahlen keine Kirchensteuer und denken heimlich, für nulle Wehr praktisch an, glauben heimlich an Gott. Und das finde ich ganz ungerecht. Ich weiß nicht, also ich tue mir da jetzt ein bisschen schwer, irgendwie Geld mit Glauben in Verbindung zu bringen. Meinst also, du? Denkst ja. du nicht, dass das sind alle quasi einen Großteil über Kirchensteuern auch reguliert? Die Glaubensbereitschaft und Nicht-Glaubensbereitschaft, dass Leute austreten, weil sie sagen, ah, naja, Gott kann ja jetzt, wahrscheinlich sitzt der nicht direkt in der Steuerbehörde, wenn ich aus der Kirche austrete, muss ich keine Steuern bezahlen, spare Geld und wahrscheinlich gibt's Gott trotzdem. Oder? Ja. Ja. Und das es gibt auch Massen an Leuten, die sind in der Kirche offiziell und da bezweifle ich, ob die alle jetzt an Gott glauben oder gläubig sind oder... Also ich glaube, da verwischen die Grenzen. Ach so, ja, ja, stimmt. Ja, da geht da sowieso drunter und drüber. Ach, da sieht man ihn durch. Ach, diese deutsche Mentalität, oder? Das ist auch eine schwere, schwierige Nuss zu knacken. Sag mal, wenn du in der Kirche wärst, in welcher wärst du denn am liebsten? Wenn, dann katholisch. Ach echt? Jetzt? Natürlich, da ist da mehr los. Richtig mit Weihrauch und schöne Kostüme, große Inszenierung oder sowas. Dann könnte ich mir das ganze Theatergeherei sparen. In der katholischen Kirche? Nee. Aber man sagt's, dass es so sei. Ah ja. Und doch Brecht war, glaube ich, vom Katholischen sehr fasziniert. Ja. Kann ich auch verstehen. Aber nee, also jetzt so Hippie-Religion würde mir überhaupt ja nicht lehnen. Ey, du kannst so kiffen, du kannst besoffen Auto fahren, Gott liebt dich trotzdem. Ich möchte keinen Gott haben, der mich liebt, wenn ich besoffen Auto fahre. Na doch, dann passt er vielleicht auf dich auf, dass du wenigstens heil ankommst. Naja, aber vielleicht liebt er mich dann nur so, dass er sich zu sich holt. Also insofern, da wäre ich ein bisschen misstrauisch. Ach so, ja. Naja. Also, das ist alles, du merkst, das ist alles nicht so einfach mit diese religiösen Fragen, die sind, also von daher interessiert es mich dann eben auch wirklich. Ja. Und von daher würde ich mich freuen, wenn jetzt mal ein Theologe anriefe. Aber ja, machen die ja nicht. Ich finde auch sehr schade, dass nicht mal ein Pfarrer oder eine Pfarrerin anruft. Dass die so komplett in Deckung gehen. Weil es heißt ja auch, eigentlich soll ja die Christenheit auch Beispiel sein und für den Glauben eintreten. Denke ich auch, ich lasse hier ein paar atheistische China-Böller hochgehen und schwupp zieht der gläubige Mensch sofort den Kopf ein. Wo du denkst, na, wenn es jetzt mal ernst wird, was ist denn dann los? Naja. War es doch enttäuschend. Ja, vielleicht ruft er noch einer an. Bettina, was machst du denn eigentlich so beruflich? Ich studiere, ja. Was denn? Ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt. Ach so, neuere Geschichte und Kunstgeschichte. Neuere Geschichte und Kunstgeschichte? Mhm. Warum eine neuere Geschichte? Die ältere ist doch so schön, finde ich. Ja, wobei, es ist auch noch nicht so. Wann fängt die neuere eigentlich an? Nach dem Mittelalter, oder? Neue Frühzeit, ja, so. Ja. Ja. So, dann wird 14. Jahrhundert. Frühe Neuzeit, was sage ich denn? Oh Gott, Hilfe. Ja, nee, frühe Neuzeit. So. Wann fängt die so an? Wann ist denn das? Wo fängt die an, die frühe Neuzeit? Also 16. So spät? Ja, oder? Ach, ich dachte schon so Renaissance irgendwie. Quattrocento, Dante. Wobei ich mich ja auch noch nicht so hundertprozentig entschieden habe, muss ich ehrlich sagen. Wie lange studierst du denn schon? 8 Jahre, aber so richtig entschieden habe ich mich noch nicht. 4 Semester. 4 Semester, das sind ja O2-Jahre. Ich habe ja vorher was anderes gemacht. Also jetzt nicht. Was denn, Maschinenbau? Ich habe jetzt 8 Jahre lang 4 Semester studiert. Maschinenbau oder Massagesalon, was denn? Nee, ich bin eigentlich Fotografin von Beruf. Ach echt? Ja. Also ich habe in dem Beruf halt auch eine Weile gearbeitet und habe mich dann ziemlich spät entschlossen, noch das Abitur nachzuholen und habe dann eben noch jetzt ein Studium angefangen. Und hoffst du, dass ihr jetzt neuere Geschichte und Kunstgeschichte für Fotografieren hilft? Naja, also man kann das schon ganz gut verbinden. Also ich habe jetzt auch ein Seminar zur Fotografie gemacht, mache jetzt auch nochmal eins zur Fotografie im 20. Ja. Jahrhundert. Und sodass man dann immer sagt, ach, stellen Sie sich da mal so hin, die Arme erhoben, dass es ein bisschen aussieht wie die Erschießung Kaiser Maximilians oder so. Nee, aber man kann das schon verbinden. Also ich versuche das auch irgendwie miteinander, Ach, du fotografierst aber auch immer noch rum? Ja. Auch quasi professionell? Nee, also jetzt nicht, so. Also für mich so, jetzt nicht großartig, dass davon jetzt irgendwie... Aber hast du schon mal damit dein Geld verdient mit Fotografieren? Ja, ja. Und auch richtig, richtig fett, fette Kohle? Ja, also als boah. Industriefotografin vor allem. Ach so, oh, dann immer Krane im Abendlicht oder so ein Scheiße. Ja, na Druckmaschinen. Ach echt? Druckmaschinen ja. Bei Sonnenuntergang? Mein Lieb, zwei Druckmaschinen in der Betrachtung des Mondes. Naja, ja, wunderbar. Ja. Ach, nicht schlecht. Wobei, das wäre eigentlich auch ganz schön, Druckmaschinen mit so klassischen kunstgeschichtlichen Motiven verbinden, oder? Ja, keine Ahnung. Doch, ein bisschen so arrangieren, auch nicht schlecht. Ja. Ach, ja. Und macht aber auch schon Spaß, Studium. Ja, natürlich. Ich meine, ich habe da auch lange drüber gebrütet, ob ich jetzt so spät nochmal das anfangen soll und habe mir auch lange überlegt, was ich mache und ja, und bin da hängen geblieben. Und ich bin, wie gesagt, ich kann mich noch nicht so ganz festlegen, weil mir eben alte Geschichte auch total Spaß macht. Also ja. Aber ich muss mich ja jetzt dann entscheiden wegen Zwischenprüfung und so. Wobei, ansonsten ist ja Geschichte total unpraktisch, wa? Ich meine, man lernt ja sowieso nicht aus ihr, in der Realität nicht und beim Studium vielleicht etwas über sie, aber aus ihr, aus Geschichte lernen ist ja irgendwie quasi unmöglich, ich glaub, oder? Ich glaube, jetzt hast du mich gerade auf den Arm. Nein, wieso denn? Ich nehme dich doch nicht auf den Arm. Naja, ich meine, Geschichte ist wirklich, ist das, was überhaupt den Menschen ausmacht, oder? Ich meine, man kann daraus nichts lernen. Also ich meine, Dinge wiederholen sich immer. Nein, ich wollte sagen, man kann über Geschichte, kann man eine Menge lernen. Ja. 333 bei Ist das Keilerei, zum Beispiel. Mhm. Aber aus der Geschichte lernt ja nie einer was. Oder? Ich meine, das ist doch das, was die Geschichte... Das möchte ich aber jetzt nicht der Menschheit... Möchte ich jetzt nicht der Menschheit unterstellen, dass... Das lehrt doch die Geschichte, dass man aus ihr nichts lernt. Das ist quasi die Lehre der Geschichte. Dann würden wir nicht mehr existieren, Kuttner, wenn das so wäre. Na, wir existieren da praktisch nur noch aus Zufall. Ach, Kuttner, ist auch ein bisschen drauf heute. Natürlich, Kuba-Krise, wom, da war der Atomkrieg, war irgendwie 10 Zentimeter weg. Ja, da wäre schwupp, da wäre nichts übrig geblieben. Ja, aber nicht, weil sie was gelernt haben. Aus Versehen ist da nichts passiert. Sagst du so. Ja. Hast du heute den EU-Bericht gehört zu den Folterungen in Guantanamo? Wo du denkst, ja, wo haben die denn jetzt mal was gelernt? Ich habe nur einen kurzen Artikel, wann war das? Vorgestern. Ist doch aber schrecklich. Ich habe einen Artikel gelesen, dass die alle freigesprochen worden sind. Na, ich komm, das ist ja so wie, naja, die Amis sprechen die Amis frei. Das ist doch irgendwie klar. Jetzt hat aber die EU-Kommission... Ja. In der wortführend ein britischer Labour-Abgeordneter sagt, da finden schreckliche Folterungen, systematische Folterungen statt. Du sagst, die führende Supermacht, der Garant der Demokratie, foltert systematisch. Nicht, dass er hin und wieder aus Quatsch mal gefoltert wird. Das machen sie wahrscheinlich überall. Aber süß ist doch schrecklich, oder? Ja, natürlich. Ja, wo willst du denn da sagen, wer hat denn da wo was aus der Geschichte gelernt? Ja, aber das kann man jetzt nicht irgendwie verallgemeinern. Doch! Doch! Ich weiß nicht. Na, ich verallgemeinere das. Wie gesagt, die lernen ja nicht. Man kann nur resignieren und sich, wenn es zu schlimm wird, betrinken. Ja, das... Siehst du, das ist eine der Lehren, die man aus der Geschichte ziehen kann. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Also zum Beispiel, ich habe den Anspruch, ich weiß, es klingt jetzt total hochtrabend. Nee, klingt vielleicht auch. Ich habe den Verdacht, dass es total gut klingt. Nee, und es ist wahrscheinlich auch total naiv. Aber ich habe irgendwie, auch wenn ich noch ziemlich spät angefangen habe zu studieren, ich habe irgendwie den Anspruch, irgendwie daraus was zu machen, was der Gesellschaft was bringt. Ach so, naja gut, den hat man im vierten Semester. Ja, komm, ich bin ja schon ein bisschen älter, also ganz blau. Ja, und trotzdem, viertes Semester, das vierte Semester, kann ich ohne Stoff für. Was denn? Viertes Semester ist viertes Semester, da kann ich nichts dafür. Ja, ich weiß, dass es noch Grundstudium ist und so weiter. Aber nein, ich meine ja nicht so also arrogant, aber das gehört eben zum vierten Semester, dass man denkt, dass man noch was dran machen kann. Also ich habe jetzt nicht unbedingt vor, danach Taxi zu fahren, ehrlich gesagt. Ach so. Ich glaube, auch wenn man wirklich was will, dann... Na, wobei, wisst ihr, unser aller Joschka, Taxifahrer. Stimmt. Der hat ja nicht mal studiert. Insofern kannst du ja wahrscheinlich noch super Außenministerin werden. Nee, das habe ich nicht vor. Das ist mir dann doch... Also ich hätte da nicht sitzen wollen, wo er gesessen hat gestern. Ach so, na wieso? Der hat sich wirklich ganz wohl gefühlt. Ich habe mir das streckenweise mal angesehen fand es schon sehr... Boah, also... Ja, aber ich finde ja irgendwie, an Fischer nervt ja sowieso dieses schmierenkomödiantische Element, oder? Naja. Findest du nicht? Ah, ich finde immer, wenn der eine Frage gestellt kriegt, wom, siehst du gewissermaßen, so Rollo-mäßig fällt die Stirn in Falten, die Brille rutscht ein Stück nach vor und der fängt an zu bramabasieren, dass er seine Freude hat. Ja, hat aber auch nicht lange durchgehalten. Also gestern? Kam ja auch ganz schön in die 12 Stunden bramabasieren ist auch nicht leicht. Also ich weiß nicht. Also ich, also zwischenrein hatte ich so das Gefühl, also ich habe mich gewundert, ich dachte, dass der rhetorisch fitter ist, dass er irgendwie sich viel besser verteidigen kann. Ach, war der echt so unfit im Rhetorischen? Na, zwischenrein. Wobei, da ist er ja dann eigentlich doch immer fit. Ja, am Anfang. Also am Anfang war er noch ganz fit, fand ich. Ach so, aber also, dann ist, ach, wie hieß der denn? Van Kladen oder Van Kleden? Oh, auch ein schlimmer Finger, oder? Das war es aber auch schön, sowieso eine Versammlung von schlimmen Fingern. In den Schwitzkasten genommen. Ja, echt? Ja, fand ich schon. Eieiei. Hast du nicht geguckt? Ja, ich habe nur ein Stück gesehen, nee. Nur so kurz. Ja, ich habe auch so 2-3 Stunden immer wieder mal irgendwie. Ja. Aber auch nicht. Naja, gut. Naja, aber auch 12 Stunden tut man sehr ja ohne an, wa? Oder wie lange das gedauert hat? Ja, ich glaube, es ging von 10 bis abends ja, bis ja. Bis 11 oder ja. So, also ziemlich lange. Und hat er dann wenigstens zwischendurch immer ein bisschen Wasser getrunken, unser aller Außenminister? Keine Ahnung. Nee, da muss man doch, ich denke mal, dass sie doch eine Pause gemacht haben, oder? Ja, wahrscheinlich. Also muss ja, nee. Kann ja, aber wenn er sich schön mit einem Sternburgpilz da hingesessen hätte, dann hätte er sofort meine Sympathien gehabt. Aber das passiert ja nicht. Na, ich glaube, das verstößt gegen irgendwelche Auflagen da. Meinst du? Dass sie da nicht Bier trinken dürfen, nee, im Untersuchungsausschuss? Nee, ich glaube, das geht nicht. Ach so, kick mal an. Wäre zwar schön, aber nee. Ja. Nee. Ach Mensch, sag mal, kennst du nicht vielleicht einen Theologen? Einen Theologen? Lass mich mal dass überlegen. Dass du den mal anrufst, dass der mal hier anruft? Ich kannte mal eine Pfarrerin, ist aber weggezogen. Ne? Ah, mal richtig einer, der mich Moritz lehrt. Sag ja, mal, ja. Oder? Das wäre dann... Ja, wäre schön, aber wär ich glaube nicht, dass einer noch jetzt... Wache ist. Ja. Sag mal an! Die sind ja dann alle ganz früh raus, um ja. Sich um ihre Schäflein zu kümmern und so. Wahrscheinlich hören die dann keinen Sprechspruch. Wieso? Die Schäflein, die relevanten Schäflein, die sind da arbeitslos. Die stehen doch auch nicht vor 11 auf. Also die wirkliche Problemgruppe, oder? Also, ich weiß nicht. Also. Ja, die kommen nach Vera am Mittag zur Beichte. Oh Mann, das ist echt hart. Also. Was ist hart? Das Leben ist hart, zeig doch, natürlich ist es hart. Ah. Ich glaube nicht, dass nur Leute Probleme haben, die, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht wieder am Kopf... Da hast du wahrscheinlich recht, aber ich meine, irgendwie, wer keine Arbeit hat, der hat schon mal ein Problem, oder? Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ich war schon zweimal arbeitslos. Also, siehst du? Und der bräuchte doch seelsorgerische Betreuung. Naja, wenn er nicht mehr alleine weiterkommt. Aber eben nach 14 Uhr, insofern soll der Seelsorger nicht so tun, als ob... Warum mache ich denn die Sendung hier nachts um 10 Uhr erst? Weil ich weiß, dann kommen die Beladenen und von Mühsal geplagten zu mir. Meinst du, ja? Ja, aber eben das feine Theologenvolk kommt da natürlich nicht, weil das ist ja auf der sicheren Seite. Oder glaubt. Kann sein, keine Ahnung. Glaubt, auf der sicheren Seite zu sein. Naja, gut. Ja, Mensch, achtet Leben, wa, oder? Ja, ich find's gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nee, echt nicht? Du studierst doch Geschichte. Ja. Ja, nee, also mein persönliches Leben ist eigentlich... geschichtslos, glücklich. Nee, würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich glaube, ich habe schon ziemlich viel erlebt für mein Alter. Aber ja. Aber es ist richtig total... Genau, viel Scheiße schon. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es im Moment ganz okay ist. Ja, also ich... Ach, stimmt, würde ich aber auch sagen. Also nicht von deinem Leben, sondern von meinem Leben. Aha. Das ist doch schon mal schön, oder? Ja. Dass wir uns da auf so einem vielleicht banalen Punkt aber dann doch einigen können. Ja, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber es ist... ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht, ich weiß nicht, ich bin gesund, ich habe einen Job, ich habe einen Studienplatz, ich habe Freunde, also ich weiß nicht. Also siehste? Ich jetzt nicht. Bis auf einen Studienplatz habe ich auch alles. Hattest du ja mal. Stimmt. Hast sogar einen Abschluss. Genau. Den habe ich noch nicht. Stimmt. Oh, da musst du aber dranbleiben. Vier ja. Semester sind da noch nicht so viele. Nee. Ja. Ja, ich habe ja, mir ist ja aufgefallen, ich würde ja mal ganz gerne deine Meinung hören dazu, mir ist aufgefallen, dass es im deutschen Fernsehen keine einzige vernünftige Geschichtssendung für ältere Kinder und für Jugendliche gibt. Nein, es gibt wirklich ganz viel hier, History von diesem... Ja, schreck mich, hör auf, ja, nein, nenn den Namen nicht. Uah, genau, schnell einen Holzflock ins Herz schlagen. Mein lieber Scholli, ja. Nee, um Gottes Willen. Ja, also, und sonst gibt's ja nichts in der Richtung. Naja, wobei ich mit genauerem Recherchieren feststelle, dass sie jetzt doch dazu neigen, immer so Archivkram zu wiederholen. Und der ist dann schon wieder interessant. Also der ist dann nicht erläutert und kommentiert, der ist aber ja. Schon interessant. Ja, hier auf XXP und so, ne, ja. Glaube ich. Oder und neulich habe ich beim Bayerischen Rundfunk einen wunderbaren Film gesehen, ja. Mein Krieg hieß der, ja. Wo so alte Wehrmachtsschmalfilmer ihre Filme gezeigt haben und erläutert haben. Und dann war irgendwie echt ein total toller Satz, wo einer bedauert hat, dass er praktisch immer nur im Osten war. Dass er Rumänien kennengelernt hat, Ungarn kennengelernt hat, die Ukraine kennengelernt, dass er nie im Westen war. Das war geschichtlich sehr lehrreich. Und das war nicht kommentiert. Das war nicht kommentiert. Wobei, das hat der so gesagt. Es gibt das ja dann wieder dufte. Kritische Stimmen, die sagen, also unkommentiert kann man sowas auch nicht unbedingt. Also je nachdem, was für ein Thema, kann man das auch nicht unbedingt über einen Bildschirm schicken. Naja, wobei ich finde unkommentiert immer besser. Ich finde, also das, was kommentiert, was des Kommentars bedarf, ist vielleicht schrecklich. Ich muss aber immer wieder feststellen, dass die Kommentare des Kommentars bedürftigen noch schrecklicher sind als das, was kommentiert wird. In aller Regel. Dann ist man wieder bei Holzflock ins Herz. Ja, nee, auf jeden Fall. Also das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Das wäre mal ein Anliegen. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie man da müsste man ja ein Konzept ausarbeiten und wissen, wem man sowas vorlegt und wo. Ja. Und, keine Ahnung. Und bei Phoenix zeigen sie auch Sonntagnachts oder Sonntag am frühen Morgen oder Montagvormittag immer alte Parlamentsdebatten. Die sind auch sehr aufschlussreich. Ja, also oder eben auch so alte Dokumentationen. Ja, stimmt. Also insofern... Ja, naja, aber das ist irgendwie natürlich irgendwie viel verlangt. 25 Sender sind echt eine Spur zu viel, oder? Naja Gott, also ich meine, ich meine, davon kann man ja mal locker, ich würde mal sagen, 20 streichen, oder? Stimmt. Aber insofern hätte man die 20 sich sowieso sparen können. Ich kann ja noch von einer glücklichen Kindheit und Jugend berichten, da ihr habt 5 Sender. Ja, also ich meine, ich auch. Ich hatte, glaube ich, nur 3 Programme. ARD, ZDF, NDR und DDR Fernsehen 1, DDR Fernsehen 2. Ja. Ach, nach der Zeit leck ich mir die Finger. Aber ist vorbei, ist over. Tja. Was sollen jetzt alte Sänger klagen, wie schön es früher war? Tja. Bettina! Ja, gut. Na, dann danke ich dir aber für den... Ja. Hattest du eigentlich ein Anliegen? Wolltest du was sagen? Nee, ich hatte vorhin noch die spinnerte Idee, wir könnten ja mal ein Sprechfunkgebet... aber nee, das will ich dir nicht antun. Hast du da schon einen Text ausgearbeitet, oder was? Nee, komm, das lassen wir jetzt mal schön. Ja. Ach so, gut. Naja, da will ich ja nicht... Scheint mir ohne spinnerte Idee, da will ich dir jetzt nicht widersprechen. Nee, ich habe gedacht, wenn das hier wirklich ausartet in so eine wirklich christliche Sendung, dann hätte das gut gepasst, aber das scheint mir irgendwie doch nicht so ganz der Fall zu sein. Nee, da bin ich ja dann doch nicht so richtig kultusfähig quasi. Aber interessiert. Aber was ich auch gut finde, dass es nicht hier so sinnlos, in so ein sinnloses Rumgehacke ausgeartet ist wie letzte Woche irgendwie. Also das finde ich zum Beispiel total schlecht. Also wenn jemand, der jetzt Religion an sich grundsätzlich ablehnt, also ich meine, dass einer nicht gläubig ist, gut, ist jedem seine Sache. Aber wenn man es wirklich ablehnt und auch nicht willens ist, dann Zugang zuzukriegen, die Dinge zu verstehen irgendwie, dann finde ich es einfach sinnlos, darüber zu diskutieren. Und dann irgendwie so, wenn dann so Kommentare kommen wie, ist ja eh alles Pisse und was weiß ich. Also das finde ich auch. Wer gewissermaßen als Gotteswiderlegung Schimpfworte braucht, der hat schon mal Unrecht. Ja, also auf jeden Fall finde ich es schwach. Also Ja. Also ich finde eine fäkalische Gottesdiskussion, die ist ja überflüssig. Na gut. Na, vielleicht kommen wir jetzt. Ja, da hast du aber wirklich recht. Aber ich finde auch, man soll seine Überzeugung haben, aber man muss auch immer Verständnis für das Gegenteil haben. Das ist, finde ich, wichtig. Ja, natürlich. Man muss die andere Meinung natürlich respektieren. Na, meine ich doch. Da bin ich atheistisch wie Sau, aber finde dann total interessant und schön, wenn mal richtig ein Katholik kommt. Na, aber kommt ja eben nicht. Tja. Vielleicht kommt da noch einer an. Bettina! Ist da noch ein bisschen Zeit. Stimmt, ist ja noch ein bisschen Zeit. Okay. Genau, ich danke dir für deinen Anruf. Bitte. Tschüss! Tschüss. So, ich wurde ja auch gebeten, halbautomatischen Anrufbeantworter müssen wir uns anhören. Ich wurde ja auch gebeten, wieder mal Fessenheim anzurufen. Na, dann wollen wir mal hören, was in Fessenheim los ist. Fessenheim ist total modernisiert, revolutioniert, netzwerkfähig, interaktiv. Und es gäbe jetzt 2 Möglichkeiten, immer Fessenheim interpassiv zu hören oder interaktiv. Ich will gleich fortschreiten und wir hören uns jetzt die Fessenheim interaktiv. Aktive Variante an und dann geht's weiter hier irgendwie. EDF, Centrale Nucléaire de Production d'Électricité de Fessenheim, bonjour. Herzlich willkommen bei EDF Kernkraftwerk Fessenheim. Pour écouter en français les informations relatives à la centrale de Fessenheim, composez le 1 sur votre clavier de téléphone. Informationen über den Kernkraftwerk Fessenheim zu hören, drücken Sie bitte die 2 auf dem Telefon und per Statur. Aktuelle Informationen, wöchentlich neu, erhalten Sie unter 1. Informationen zu Besichtigungsmöglichkeiten erhalten Sie unter 2. Eine allgemeine Beschreibung der Anlage können Sie unter 3 abrufen. Und falls Sie der Abteilung Kommunikation eine Nachricht hinterlassen möchten, drücken Sie bitte die Taste 4. Mit Hilfe der Sterntaste können Sie zu jeder Zeit zum Anfang zurückkehren. Kernkraftwerk Fessenheim. Guten Tag. Sie sind mit den telefonischen Nachrichten vom 22. April 2005 in Verbindung. Produktion. Die zwei Blöcke funktionieren und stehen dem Nationalstromnetz zur Verfügung. Aktualität. Besuch der Aufsichtsbehörde. Am Dienstag, den 19. April, haben zwei Inspektoren der Aufsichtsbehörde und ein Ingenieur des Sicherheits- und Strahlenschutzinstituts einen geplanten Besuch durchgeführt. Das Ziel dessen Besuch war, sich versichern für die Fähigkeit, gewisse Materialien richtig zu funktionieren, während schweren Druck, Temperatur, Feuchtigkeit, Nötigungen, die zufällige Situationen resultierten. In Parallele haben sich die Inspektoren für die Stockierungskonditionen der Ersatzteile von diesem Materialtyp wie die elektronische Karten oder Dichtungsringe interessiert. Eschbach. Fünf Mitglieder des Eschbacher Gemeinderates, deutsches Dorf, das sich 6 Kilometer in der Luftlinie von dem Kernkraftwerk befindet, haben uns am Donnerstag, den 21. April, einen Besuch abgestattet. Sie haben das Maschinenhaus und den Simulator besichtigt und hatten dann einen Unterhalt mit der Direktion der Anlage. Wussten Sie es? Die Inspektoren der Aufsichtsbehörde können zu jeder Zeit, bei Tag oder bei Nacht, in Abschaltungssituation sowie während dem Funktionieren des Kernkraftwerkes intervenieren. Alle Türen stehen ihr offen und alle Unterlagen sind ihr erreichbar. Im Jahre 2004 wurden in Fessenheim 25 Inspektionen durchgeführt, davon 18 vorgeplanten und 7 unerwarteten. Diese Meldungen sind jetzt beendet. Die nächste Ergänzung am Freitag, den 29. April 2005. Vielen Dank für Ihren Anruf. Aktuelle Informationen, wöchentlich neu, erhalten Sie unter 1. Informationen zu Besichtigungsmöglichkeiten erhalten Sie unter 2. FSK wandelt mit dem Karl Eduard von, mit der Karl Eduard von Schnitzler Polka, die ich eigentlich nur, weil jetzt bald 1. Mai ist, gespielt habe und der darin erwähnt wird. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch zugehört hat. Ich hoffe, der eine oder andere hat zugehört und es waren nicht alle nur Theologen. Wenn Fritz in Charlottenburg, dann 102,6. 102,6. Fritz Info. Um 0.33 Uhr das Wetter, nachts wolkig, 6 bis 2 Grad, am Tag zunächst sonnig, später Schauer, 14 bis 17 Grad und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Bundeskanzler Schröder hat in Warschau die Bedeutung der EU-Verfassung für ganz Europa betont. Bei einem Abendessen mit seinem polnischen Amtskollegen Belka sagte er, die Verfassung sei die Grundlage für ein wirtschaftlich und sozial effektives Europa. Zuvor hatte der Kanzler in Paris zusammen mit dem französischen Staatschef Chirac an die Franzosen appelliert, die EU-Verfassung anzunehmen. Die israelische Stadt Sderot ist am Abend beschossen worden. Die zwei Raketen wurden vermutlich von Palästinensern abgefeuert. Verletzt wurde niemand. Der palästinensische Präsident Abbas verurteilt die Raketenangriffe. Mit einer internationalen Großrazzia sind die Behörden in Deutschland, Österreich und Ungarn gegen Schwarzarbeit und Lohndumping vorgegangen. 5 Verdächtige wurden verhaftet. Sie sollen mehr als 1500 Ungarn nach Deutschland eingeschleust und über Scheinfirmen beschäftigt haben. Zum Sport. In der Fußball-Champions League hat der AC Mailand das Halbfinal-Hinspiel gegen PSV Eindhoven mit 2:0 gewonnen. Das Rückspiel findet am 4. Mai statt. Heute Abend gibt es die Begegnung FC Chelsea gegen den FC Liverpool. Der Verkehr, Fritz, wir haben keine aktuellen Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt. Am 1. Mai ist immer was mit Polizei. Aber was kommt danach? Fritz präsentiert im Mai Lexi und Karl Paul. Am 6. Mai im Fritz Club im Postbahnhof Berlin. Northern Light am 12. Mai auch im Fritz Club im Postbahnhof Berlin. Paul van Dyk und Westbam am 21. Mai in der Arena Berlin-Treptow. Matzen, auch am 21. Mai im Knack-Club Berlin. Und Brothers Keepers mit Xavier Naidoo am 24. Mai in der Columbia-Halle Berlin. Fritz im Mai. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio. Fritz. This is my boss, Jonathan Hahn, a self-made millionaire. He's quite a guy. This is Mrs. H. She's gorgeous. She's one lady who knows how to take care of herself. By the way, my name is Max. I take care of both of them, which ain't easy. 'Cause when they met, it was Patrick Catani, der kann schon einen Krachmacher vom Herrn, möchte ich fast sagen an der Stelle. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, wir haben ja nur noch knapp 20 Minuten Zeit, müssen noch den halbautomatischen Anrufbeantworter uns anhören. Das Bedürfnis zu telefonieren ist scheinbar doch recht groß. Wendet euch doch an denselben. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 731 39 32. Genau, ran an den halbautomatischen Anrufbeantworter. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam. 731 39 32. So, ihr Früchtchen, wer seid denn ihr? Hallo. Ja, hallo. Ja, wer bist denn du? Peter aus Thüringen. Wer? Peter aus Thüringen. Peter. Ja. Die andere Leitung habe ich eigentlich umgesetzt. Hallo, wer ist denn an der anderen Leitung? Hat Uffi eben. Fliegt da raus. Schwupp. Haha, Peter! Ja, grüß dich, Jürgen. Mann, Thüringen, sag mal. Ja, ja. Ist doch quasi schon Süddeutschland. Da könnte man doch durchaus, ohne schlechte Gewissen haben zu müssen, katholisch sein. Ich bin hier auch im Eichsfeld, Nordthüringen. Genau! Ja, ja. Das, Eichsfeld! Das ist ein Fall für sich, sag ich dir. Ja, musst du mir nicht sagen. Ja, glaub ich dir. Ich bin eigentlich von der Taufe her bin ich evangelisch und hierher gezogen. Ach, von wo bist du denn da hingezogen? Saalfeld-Rudolstadt. Ah ja. Und da kannst du dich ja aber mit dem Saalfelder Sächsisch dann doch halbwegs verständlich machen im thüringischen Raum, oder? Das ist ein Sächsisch ist was anderes. Ist was anderes, ist schon klar, aber ja. Ich wollte mal sagen, der Abstand ist nicht ganz so groß, wie zum Berlinischen hin zum Beispiel. Das ist richtig. Ja. Das ist voll. Ja. Ach, ist aber auch schön, dass wir uns trotzdem verstehen, oder? Na, wenn wir uns nicht verstehen, wer denn dann? Na, wer denn dann, genau. Ja. Ach, dann bist du jetzt als Evangele im katholischen Eichsfeld. Ja, schon seit Mitte der 70er Jahre. Ja, wobei in der Mitte der 70er Jahre warst du ja wahrscheinlich nicht so evangelisch und das Eichsfeld auch nicht so katholisch, wie es heute ist. Das Eichsfeld war damals noch katholisch. Ach, noch katholischer? Sicher. Ach so, als aus Subversivität gegen das Unrechtsregime praktisch. Ja, so ungefähr. Ja. Aber auch aus der Geschichte heraus. Ah, ja. Du musst auch verstehen, hier im Eichsfeld ging ja damals... im Nachbarort hat das Pfeifferhänslein gepredigt. Wer war denn Pfeifferhänslein? Na, Johannes Pfeifer. Kenn ich wieder ja nicht. Siehst du, ich kenne nur den Rattenfänger von Hameln. Das war der Kumpel vom Münzer. Ach, echt? Ja, ja. Ach so. Na, der war doch aber eher, und tendenziell eher revolutionär. Hier war die Reformation eigentlich zuerst und dann kam die Gegenreformation. Ja. Ja, und dann sind sie eben wieder katholisch geworden. Ach, guck mal ihn an, der Eichsfelder ist aber auch ein unsteter Charakter, oder? Ganz verrücktes Volk. Vor allen Dingen, weißt du, wenn du da manchmal sonntags früh zum Fenster rausschaust, ja, und dann kommt ein Vater mit seinem, was weiß ich, 7-8-jährigen Sohn zur, ja, Kirche, und der Sohn möchte nicht so richtig, ja, und dann bekommt er das Gesangsbuch um die Ohren geschmettert. Ach, echt? Das ist Erziehung. Super. Ja, wo ja hier in diesen irgendwie schluffigen atheistischen Bereichen die Kinder bestenfalls die Playstation um die Ohren geschmettert kriegen, oder? Ja. Manchmal haben sie es ja auch verdient. Stimmt, finde ich auch. Da hast du aber wohl recht. Sag mal, du scheinst mir aber auch nicht mehr so ganz junge Semester mit hinter der Gefahr, dass dir jemals in dir Gesangsbuch um die Ohren knallt, nicht so ausgesetzt zu sein. Ich hab dich jetzt schlecht verstanden. Ach so, ja. Na, ich hab mich auch umständlich ausgedrückt. Ach, vergiss es einfach. Gut. Peter, was machst du denn da im Eichsfeld? Ich bin ja selbstständig. Ach, echt? Ich hatte damals hierher verschlagen, ein Freund von mir war bei der DEFA. Ja. Und haben Ausstattung gemacht und hat ja eine Werkstatt gehabt und da bin ich ja echt. Ja. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, der Müntefering so quasi in den Kapitalismus hetzt, fühlst du dich da betroffen als Selbstständiger? Im Grunde bist du ja ein hochkleiner Kapitalist. Er hat ja im Grunde recht. Ach so. Hat ja im, also trotzdem, du sagst jetzt als kluger Kapitalist? Ich bin kein Kapitalist. Ach nee? Ich bin ein kleiner Händler, den Händler. Diese Scheißpolitik seit Jahren, ja, nur zu schaffen macht. Ah ja, aber lässt du jetzt andere Leute für dich arbeiten oder arbeitest du alles selber? Ich mache alles selbst. Du machst alles selbst? Ich mache alles selbst. Ja, dann bist du kein Kapitalist. Nee, wirklich nicht. Ja, ich leider auch nicht. Scheiße, oder? Mann, wäre doch schön. Ich meine, wenn man so sagt, man lässt das Geld für sich arbeiten, also das Geld arbeitet ja nicht, aber man lässt für Geld andere für sich arbeiten und das Geld wird mehr. Das ist ja ungefähr Kapitalismus, kann man so sagen, oder? Das kann man so sagen. Ja. Und dann, ich meine, der Müntefering hat ja im Grunde recht. Ja. Wenn er glaubwürdig wäre. Stimmt. Aber die ganze Bande ist ja nicht glaubwürdig. Stimmt. Und das ist das Gleiche wie mit der katholischen Kirche. Die sind einfach nicht glaubwürdig. Naja, wobei der Papst ist schon ein anderes Kaliber als Müntefering, oder nicht? Ja, anderes Kaliber, ja. Ja. Nur, aber wenn man das im Kontext sieht. Aber wenn der ja sagt, dann meint er ja, wenn er nee sagt, meint er nee. Also er meint vielleicht nicht, naja, oder nicht? Oder doch? Oder doch, oder? Der Papst kann seine Meinung ändern. Ja. Ganz, das ist seine. Aber der ist ja unfehlbar. Eben. Das ist nicht schlecht. Und kann Müntefering nicht von sich behaupten. Aber genau. Aber er möchte es gern. Schwerelos des Sozialdemokraten. Wie bitte? Aber er möchte es gern. Ach so, meinst du? Denke schon. Ja, stimmt. Naja, das wollen die alle. Ja. Die Sache, ja, von daher ist er, sag ich doch, Politik ist doch nur schlechte Religionssimulation. Richtig, richtig. Ja. Das ist die Sache der Macht. Wer erstmal die Macht hat. Ja. Und die Macht kumuliert zu einem gewissen Punkt. Ja. Dann gibt's irgendwann einen Schlag. Wie wenn man mit dem Finger, mit dem nassen Finger in die Steckdose greift. Mhm, so ja, etwa. Genau so. Aber jetzt sag nicht, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Das ist ein Satz, den kann ich nicht mehr hören. Nee, das ist fast so ein Satz, wie die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen oben und unten. Mag ja alles stimmen, aber ich möchte den Satz nicht mehr hören. Da habe ich auch gar nicht dran gedacht. Gut, dann bin ich beruhigt. Ja, nee, nasser Finger in die Steckdose, das scheint mir ein präziser Machtvergleich zu sein. Trotzdem, der ja nicht von dir stammt, sondern von mir. Aber hin und wieder sage ich ja auch ein paar Sachen, die stimmen. Die andere Sache jetzt nochmal zur Theologie zurück. Ja. Und auch dann zwischen Evangelien und Katholiken. Ja. Der Jesus als Mensch, der da gelebt hat. Ja, wenn er überhaupt gelebt hat. Das ist ja wohl klar, dass er gelebt hat. Nee, glaube ich nicht. Doch, das denke ich schon. Ja? Nur darüber wollen wir uns nicht drüber streiten. Naja, gut, streiten wir uns nicht drüber. Aber es war ein absoluter Rebell und Anarchist. Ja, aber wobei, du weißt ja, die ganzen Werke von Shakespeare stammen ja nicht von Shakespeare. Die stammen ja von einem Mann, der nur Shakespeare hieß. Und so ungefähr stelle ich mir mit Jesus eigentlich auch vor. Aber ist jetzt auch real. Genau. Ja, der war Anarchist, meinst du? Rebell, Anarchist, Sache, Kommunist, Aufständischer. Die ersten Sachen sind ja erst 200 Jahre nach seinem Tod geschrieben worden. Stimmt, da glättet sich das natürlich. Ja. Genau. Aber dass der Mensch schon gelebt hat, das denke ich schon. Ja. Und man sollte ihn ernst nehmen. Und wenn der Papst sagt, den Jesus persönlich zu nehmen, das geht nicht. Wieso nicht? Du hast ihn doch gerade als so eine sympathische Persönlichkeit beschrieben. Jesus ist Gott. Er ist Stellvertreter. Ist quasi Kreissekretär. Aber die Katholiken sagen ja, ja, dass auch Jesus Gott ist. Ach so, ja, auch Gott. Aber außerdem kommt ja noch der Heilige Geist aber dazu. Aber du sollst ja nur einen Gott haben. Ja, aber der Papst ist ja der Stellvertreter. Das ist praktisch wie, Gott ist jetzt gerade mal nicht da, der Papst für die Geschäfte. Ja, ist okay. Aber wenn ich den Gott, wo das auch sitzt und wo er sein sollte, ja, und seinen Sohn, ja, auch als Gott sehe, also der Vater, ja, kann nicht gleichzeitig der Sohn sein. Ja. Und so nicht gleichzeitig, nicht, ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt gewissermaßen mathematische Logik da weiterhilft. Ne? Hä? Und wenn dann der Papst sagt, man soll die Person Gott nicht Jesus nicht personifizieren, obwohl das eigentlich das Größte in der Bibel ist, die Person Jesus. Ja. Dann lässt es weit blinken. Ich weiß nicht genau wohin, aber ich würde dir zustimmen. Und die andere Sache, ich habe ja den Tag, bevor die Papstwahl war, ja, auf Phoenix gesehen, diese Vita von dem Ratzinger. Ja. Das war ja interessant, als er auch angesprochen worden ist, auf die Inquisition, und er wäre ja der Großinquisitor eigentlich. Ja, genau. Kongregation? Kongregation, ja. Hat er einen Satz gesagt, der mich nicht mehr losgelassen hat, während der Inquisitionsprozesse, ja, hätte es ja schließlich eine Verhandlung gegeben. Stimmt. Das ist das Hervorragende an der Inquisition. Ja. Mein lieber Freund. Naja, wobei, vielleicht hat er so ja recht, die Geburt des Rechtsstaates aus dem Geist der Inquisition. Ja, nur in dem Kontext, indem er das sagt, aus der Inquisition raus, ja. Das ist ja ein Huhn sondersgleichen. Da kann ich ja auch sagen... Vielleicht nicht. Da könnte ich auch sagen, in Dachau gab es betreutes Huhn. Naja, aber andererseits, Marx sagt, dass gewissermaßen die Geschichte so fortschreitet, dass der Fortschritt oft jenem Götzen gleicht, der den Nektar aus den Schädeln Erschlagener trinkt. Richtig. Das ist der Fortschritt. Jo. Fortschritt hat Blut an den Händen. Insofern kann die Inquisition durchaus fortschrittlich gewesen sein. Naja, nur wir wissen, was Inquisition waren. Ja, schön war nicht, aber schön ist der Fortschritt ja auch nicht immer. Und wir wissen ja auch, was die Befragungen waren. Ja. Und dazu möchte ich einfach mal die Gelegenheit nutzen, für ein Buch zu sprechen von Leopold Kohr. Ja. K-O-H-R. Ja. Weniger Staat gegen die Übergriffe der Obrigkeit. In den 50er Jahren geschrieben. Ja. Und einen ganz kleinen Kapitel, einen Absatz vorlesen. Ja, macht es. Selbst Kannibalen besitzen Rechtsformen. Sie sind nicht deshalb Barbaren, weil sie ihre Nachbarn auffressen, was biologisch und wirtschaftlich vernünftig ist. Sie sind es, weil sie davor ihre Götter genau wie wir beschwören, weil sie sich mit Federn schmücken, wie wir mit Perücken, weil sie nach den Geboten der Zivilisation kreischen und tanzen. Sie haben das getan, so meinen sie, dem Gegenstand der erwarteten Suppe sei ein ordnungsgemäßes Verfahren zugute gekommen. Spricht das jetzt... Und so läuft es ja heute gegen auch. Oder für die Kannibalen? Bitte? Spricht das jetzt für oder gegen die Kannibalen? Es spricht eigentlich für die Kannibalen. Aber damit lässt sich jetzt aber schwer gegen die eben von dir beschworene Inquisition argumentieren. Ja, weil sich eigentlich nichts an der Sache geändert hat. Das zeigt ja, das habe ich vorhin mit Bettina, der Geschichtsstudentin. Ja. Aus der Geschichte ist nichts zu lernen. Oder nee, also über Geschichte schon, aber die Geschichte lernt nicht aus sich selbst. Es hat sich nichts geändert. Na, mit diesem resignativen Satz können wir doch dieses wunderbare Gespräch beenden. Peter, ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar, Jürgen. Okay, tschüss. So, Kinder, wer jetzt zu tiefe Bedürfnis verspürt anzurufen, der sollte hier anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. Damit wir nächste Woche wieder so etwas Schönes haben. Rassinger, jetzt mal anrufen hier. 0331 für Potsdam 97 51 500.307. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Die Papstwahl. Das war doch was Herrliches. Ich habe einen Rasen gemäht. Bin fertig, komm rein, mach den Fernseher an, weißer Rauch steigt auf. Business ist alles. Und dann wartet man. Die Italiener strömen in Massen zu dem Petersplatz und man wartet weiter. Dann läuten die Glocken, meine Mutter sagt, ich höre gar nicht. Die anderen, die sind ja auch erst im Aufschwung. Und dann verklingen sie langsam wieder und dann erscheint er, der Ratzinger. Und jetzt kann man auch, also es klingt ganz schön so, jetzt kann man auch rotzen. Und, aber ich will nichts sagen. Es war eine schöne, schöne, schöne Veranstaltung. Papst Benedikt der 16. Ja, ich wollte mal sagen, dass ich nichts Schlechtes an Religion eigentlich finden kann oder an Gottesglauben. Es ist völlig unmöglich, eine einwandfreie Trennung zu ziehen zwischen Religion und Aberglauben. Religionen entstanden im finsteren Mittelalter, als die Leute noch nicht einmal wussten, wie ein Gewitter entsteht. Ich glaube oder ich weiß, dass es halt nur schlimm ist, wenn Religion missbraucht wird, um irgendwelche Machtverhältnisse zu symbolisieren oder zu stärken. Die römisch-katholische Kirche wurde nicht von Petrus begründet. Das ist absoluter Unsinn. Die wurde vom römischen Kaiser Konstantin gegründet und zwar von Anfang an als Stütze für das römische Imperium. In der Bibel kommt kein Apfel vor, weil wie sollte dann Apfel vorkommen? Wo kommt die Bibel her und wann wurde die geschrieben? Da gab es ja gar keine Äpfel. Der Apfel wurde nur erfunden, um den Europäern die Religion schmackhaft zu machen, so wie alle anderen Sachen, diese Feiertage übernommen haben und geklaut haben. Naja, was sie mit Gewalt nicht hingekriegt haben, haben sie halt angepasst. Und vielleicht sollte man hin und wieder auch mal daran erinnern, was diese Kirche für eine entsetzliche Geschichte hinterlassen hat. Brennende Scheiterhaufen und Kreuzhüge und einen entsetzlichen Horror. Ja, hallo Kuttner, nochmal zu der Bibelgeschichte. Du hast gerade eben gesagt, etwas, was so viele Menschen bewegt, kann das falsch sein? Ich sage mal ja. Denke mal nur an Hitler und die ganze Geschichte dazu. Hat ja auch so 2-3 Leute bewegt. Aber eigentlich wäre es klug, wenn die Leute einfach hinnehmen würden, dass jeder an seinen Gott glaubt oder der eine an den Koran und der andere an die Bibel und der andere an den Talmud oder so. Aber naja, was laber ich eigentlich? Ich glaube, das weiß jeder. Wer an einen Gott glaubt, den es nicht gibt und den es nie gab, das ist doch genauso ein primitiver Aberglaube, als wenn Bender jemand glaubt, dass es Unglück bringt, wenn eine schwarze Katze über den Weg läuft. Naja, und es gibt ja wirklich Leute, die finden so ihre Stütze im Gottesglauben. Also ich bin jetzt irgendwie total der Atheist. Ich wurde halt so erzogen. Aber an irgendwas glaube ich schon, da sagt man dann wohl Agnostiker zu. Die staatlichen Schulen, die sind doch nicht dazu da, um irgendwelche Unwissenheit und Aberglauben zu verbreiten. Die sollten doch das absolute Gegenteil sein. Und so streitet sich halt die ganze Welt um irgendeinen Scheiß und kann sich einfach nicht gegenseitig tolerieren und akzeptieren. Und jeder glaubt immer, dass seine Einstellung und sein Leben genau das Richtige ist und alle anderen irgendwie falsch denken. Dabei wäre es einfach nur schön, wenn man das irgendwie ein bisschen vereinbaren könnte. Also ich will jetzt kein Moralapostel sein, aber mich macht das immer total traurig. Solange mich niemand missionieren möchte, das habe ich nämlich auch schon erlebt, das finde ich dann ganz furchtbar. Weil ich habe eine Sehbehinderung und da sagen die Leute auch immer, hey, und glaub an Gott und lies die Bibel, dann wirst du die Erleuchtung finden. Da würde ich dann gerne die Bibel nehmen und ihnen die Bibel auf den Kopf hauen. Na gut, das wollte ich noch sagen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, ihr findet alle eure Erleuchtung in eurem eigenen Sinne. Tschüss. Dieser Papst ist tot. Ach was, der ratzt eine Runde. Papalapap! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Juhu, jetzt haben wir endlich einen Papst. Dann kann das Leben ja endlich weitergehen. Meeting d'occasion, révolté de carte en pâte, qui porte cheveux longs, mais roule en terre 4. S'il regarde le monde d'un œil désabusé, c'est que par l'ortignasse, le deuxième est caché. Beatnik d'occasion, révolté de carte en pâte, qui porte cheveux longs, mais roulant TR4. Ils veulent la pilule et refusent la bombe. Heureusement qu'ils sont là pour refaire le monde. Depuis quelque temps, ils se sont mis à penser. Ils ne devraient pas, ça pourrait les fatiguer. Beatnik d'occasion, révolté de carton pâte, qui porte cheveux longs mais roulant TR4. Damit ist die Sendung zu Ende. Das war eben Stella mit Beatnik d'Occasion. Wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Mann, ey, jetzt, wenn jetzt nur ein Theologe, ein Spättheologe, dann grab da, raff da mal allen Gottesmut zusammen, notier dir hier die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Mann, doch nicht jetzt anrufen, genau, vielleicht. Nicht jetzt anrufen. Ja, hier ist Paul. Ja, Paul, jetzt ist aber Schluss. Du bist doch kein Theologe, die Berliner ja, nicht so. Naja, also ich wollte ja eigentlich noch die Existenz von Gott physikalisch-wissenschaftlich beweisen, aber dazu reicht leider die Zeit nicht, wieder mal ein Gottesbeweis, der gescheitert ist. Hallo? Ach, gute Nacht, Kurtner. Genau, tschüss. So, also ihr lieben Theologen, jetzt hier die Telefonnummer merken und nächste Woche dann machen wir mal eine richtig ordentliche Sendung. Warte, Mensch. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an, hier. Drüben an der alten Eiche. Das immer so Larifari atheistisch sein Geduldet muss. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und ansonsten würde ich mal sagen, tschüss. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der bei war mir von Liebe, die Mutter davon eh. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter davon eh. Nun ist die Welt zu trübe, ihr Weg gehört in I'm Bring them all.